Ja, und wir sind live. Also, willkommen zum wöchentlichen Livestream der Weltraumaffen, offen sind wir auch, ja. Und heutige Themen sind auf jeden Fall mal die Republika, unser Affe, der Abel war da, hat sich das Ganze live angesehen, musste nach kürzester Zeit schon zu Hilfsmitteln in Form von Bier greifen, damit er die ganze Sache überhaupt aushält, ja. Furchtbar. Dafür bist du ja jetzt hier, weißt du, zu unserer wöchentlichen Therapiestunde, kannst dich gleich, weißt du, dann ist die Stage yours und du kannst dich auskotzen. Ja. Ja, da müsst ihr euch mal, ne? Da müsst ihr euch jetzt alle schämen, die auf der Republika waren. Ihr hattet einen Maskulistenschwein, einen Gamergator unter euch und ihr wusstet nichts davon. Ha, Ja. ha, ha, ha. Ja, unser Geheimagent des Patriarchats und Undercover Shitlord war da und hat sich das angesehen. Und ich habe dann auch noch mal kurz was dazu zu erzählen. Und zwar geht es mal wieder um den Sascha Pallenberg. Wir haben mal kurz drüber gesprochen. Hatte sich mit dieser, wie hieß die Dame noch mal? Ich hatte es gerade noch auf der Wollen Zunge. wir das vielleicht später machen, weil ich habe dazu auch noch ein paar Links vorbereitet und so. Ich wollte es nur mal kurz Ach anreißen. so. Also halt eben, genau, über den Pallenberg geht es dann gleich noch mal. Er ist ja auch schon mal mit der Aufschrei-Clique aneinander geraten. Und dann redet der Stapel Chips noch über Article 7. Ja. Es war dann ein Hashtag diese Woche auf Twitter, dass sich halt mit den Rechten von Vätern, glaube ich, und von Männern, Alleinerziehenden befasste. Jo. Und da würde ich mal einfach sagen, fang doch mal am besten gleich damit an, Stapel. Also Artikel 7 bezieht sich eigentlich auf Artikel 7 der internationalen Menschenrechte. Also der heißt Gleichberechtigung für alle im Prinzip. Und wir haben den quasi mehr, ja, also wir haben den teils vorbereitet, haben auch an mehrere Leute ja, eine Nachricht verschickt, dass wir das machen wollen. Am Vatertag war das halt. Und es ging halt um, ja, im Prinzip Gleichberechtigung, die man für oder die für ja, Angehörige des männlichen Geschlechtes eingefordert werden. Also Jungs, Männer, speziell Väter auch. Und ja, es wurden einige Videos vorbereitet, einige Blogposts wurden vorbereitet und auch jede Menge Tweets. Der Karl Müller hat relativ viele Tweets vorbereitet dafür. Und wir haben versucht halt über diesen Artikel 7 den trenden zu lassen und so ja, Aufmerksamkeit quasi auf ja, diese Problematik zu bringen. Aber das hat noch schlechter geklappt als bei Hashtag im Zug passiert. Also wir haben, also insgesamt sind es, glaube ich, weiß gar nicht, 2000 Tweets oder so darunter getweetet worden. Auch irgendwann haben wir auch mal direkt Zeitungen und auch Don Alfonso angeschrieben, haben aber, also Don Alfonso hat auch mal was darunter geschrieben, aber hat, also im Endeffekt, es sind keine Zeitungsartikel, keine größere mediale Aufmerksamkeit darauf gekommen. Und ja, Ja. vom vollen Erfolg will ich nicht reden. Ich würde eher sagen, war es nicht so gut gelungen. Also mein Eindruck davon. Allerdings, die vorbereiteten Sachen sind alle meiner Meinung nach sehr lesenswert. Vor allem das vom Lukas Schoppe, wo es um ja, halt Väterrechte geht nach einer Trennung. Ja. Ja, auf jeden Fall mal nötig, ne? Ich meine, die Spotlight liegt immer auf den ganzen Feministinnen, die halt eben die Probleme von Frauen thematisieren und so, ne? Und bei den Männern, die gucken dann in die Röhre. Dabei gibt es da auch Probleme, ne? Und ich habe ein paar Tweets gesehen von Artikel 7, die mir ganz gut gefallen hatten und stimmen dazu, ne? Dass da halt eben viele Sachen auch nicht ganz gerecht sind, ne? Auf jeden Ja, gut. Fall hat es mal wieder gut gezeigt, wie so der Unterschied ist, ne? Wenn man da wirklich eine organische Sache hat, wo viele Leute sich da äußern mit durchaus praktikablen Problemen, die nah an der Realität dran sind und nicht irgendwie, oh mein Gott, in der Bahn sitzt jemand mit seinen Füßen breit oder so ein Zeug, Ja, wir konnten. dann passiert da nicht viel. Und heute habe ich schon wieder gelesen, Muttertag. Veröffentlichungen von allen möglichen Zeitungen und irgendwelchen Parteien sind dann so Sachen wie, ja, Mütter können ja auch nicht alles machen und lauter so ein Kram, was quasi wieder so in die Richtung von wegen, entweder Mütter sind die Besten so oder halt eben Die brauchen aber auch Hilfe, weil die ja keine Supermenschen sind und da müssen die Männer dann Männer halt so eingreifen. Und, so dieses typische Mutter sein ist der schwerste Job der Welt, aber eine Mutter zu sein, ist ja die, ach, die haben es ja so schwer. Ja. Ach Gott, die armen Mütter. Das ist auch nur eine Bürde, ne? Ja, weil das ja auch niemand will, sorry, keine Frau. Ja. Keine Frau will Kinder kriegen, keine Frau will Kinder erziehen, das wollen die alle gar nicht. Das ist vollkommen abwegig. Das ist nur ein soziales Konstrukt. Aber nochmal wegen der organischen Entwicklung, ne, die du gerade angesprochen hast. Also ich sage jetzt mal so, ne, bei Ausnahmslos und im Zug passiert, da war es ja ganz klar so, dass davor quasi schon sich mit Medien ausgetauscht wurde und dann quasi nur noch das Hashtag zum Artikel erschienen ist. Ja. Und bei solchen Sachen wie bei Artikel 7 und so, ich sag mal, da hast du wahrscheinlich auch die meisten Journalisten kalt erwischt oder halt eben nicht so die Aufmerksamkeit erreichen können, so die sie gehabt hätten, wenn sie da vorher gebrieft worden sind. Und aber ich sag mal, das auf jeden Fall eine gute Sache und 2000 Tweets, ich sag mal, ist nicht zu verachten jetzt. Ne? Also das ist nicht teilweise richtig. Also ich denke nicht, dass, also bei Entzug passiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so ein Ding ist, was irgendwer angefangen hat. Und da gibt es sicherlich diverse Redakteurinnen, die da vor Twitter sitzen und solche Sachen dann gleich aufgreifen und sagen, wir, das passt uns rein, ne? Und dazu machen wir jetzt was. Also das muss nicht so generalstabsmäßig geplant sein. Das geht auch anders, obwohl das in dem Fall von dem Ausnahmslos-Hashtag sicherlich so war, weil ja auch unter den Erstunterzeichnern, mit dem das ja schon rausgekommen ist, quasi die Seite gestartet ist mit hier sind unsere Erstunterzeichner, da waren ja auch schon diverse Medienmenschen dabei und die Familienministerin und solche Leute. Ja, ich gucke jetzt gerade hier nochmal rein. Es ist auch mal interessant, dass man dazu auch ein paar Zahlen sieht, ja, weil es heißt zwar immer irgendwo, Männer werden auch benachteiligt, aber das wird dann so weggelächelt, ne? Und wenn man dann halt eben so Statistiken sieht wie hier, dass halt aus vaterlosen Familien, also erstmal, wenn eine Familie vaterlos ist, hat es halt eben bestimmte Auswirkungen. Es ist halt so, dass zum Beispiel 71% der schwangeren Teenager aus einer vaterlosen Familie stammen, 90% aller Ausreißer und obdachlose Kinder, ja, 70% der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen. Und das sind halt eben Zahlen, die aus Statistiken stammen, die auch erhoben wurden. Und ja, dass man halt das auch mal in seiner Relation sieht, ne, welche Rolle das überhaupt spielt. Mhm. Also dabei geht es ja nicht nur, also bei vaterlos, das heißt ja nicht nur, dass die Väter quasi aus der Familie entfernt wurden durch die Mutter oder so, sondern das kann ja auch durchaus Unfall gestorben oder sowas heißen, ne? Also, ja. Das ist jetzt nicht, aber trotzdem ändert nichts an der Tatsache, dass man die Väter in der Beziehung braucht. Da gibt es übrigens ein super Hangout von den Honey Badgers mit Dr. Warren Farrell dazu. Zu Väter in der Familie. Der ist richtig gut, den sollte man sich dazu auf jeden Fall mal angucken. Ja, den packen wir dann am besten in der Beschreibung. Ne? Ja. Können die Leute sich das auch nochmal einziehen? Der Warren Farrell wurde ja sogar erwähnt in einem Artikel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, der wird auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, von dem Hinrich Rosenbock wird er auch erwähnt und der Typ war auch dreimal Vorsitzender, glaube ich, der NOW, also National Organization for Women. Also der ist früher mal erklärter Feminist gewesen und auch ganz oben mit dabei. Also und jetzt ist er eher bei den Männerrechtlern zu finden. Ja, der eine oder andere kennt ja vielleicht noch dieses Video, was ja so ein bisschen viral gegangen ist von diesen Protesten da in Kanada, wo die da für den Leuten irgendwelche bösen Worte da entgegengerufen haben und so. Das war ja auch so ein Warren Farrell Vortrag, der da gehalten werden sollte, wo die dann dagegen demonstriert haben und alle möglichen Sachen erzählt haben. Toronto, ja, genau. Ja. Die Gewerkschaften haben da übrigens auch mitgemacht und dagegen demonstriert und so und so. Okay. Ja, ich sehe sogar, der Hashtag wird immer noch benutzt. Mhm. Leute schreiben weiter. Ihre Sprüche dazu verlinken auch Artikel und Blog-Einträge. Also, falls ihr euch in der Hinsicht mal informieren wollt, Hashtag Artikel7. Ja, ich glaube, das war auch mit eines der Probleme. Ganz am Anfang haben wir ganz viele Videos und Blogs und keine Ahnung, Sachen verlinkt, die halt natürlich, wenn man darauf reagieren muss, muss man die erstmal alle lesen. Ja. wir haben am Anfang sehr wenig kurze, knackige Hinweise gegeben, so. Als ich dann festgestellt habe, ich habe, keine Ahnung, 10 Sachen verlinkt und retweetete so, ist mir aufgefallen, so, ich könnte eigentlich auch mal einfach nur einen kurzen, knappen Satz schreiben, wie hier Genitalverstümmelung ist bei Jungs erlaubt und bei Mädchen nicht. Ja. So. Ja gut, ich meine, weißt du kannst auch immer dasselbe halt eben da rein posten und so, weil ich sag mal, so Feed, der wandert ja, ne, und nach einer Weile siehst du dann die alten Sachen eh nicht mehr, ne, außer wenn die jetzt irgendwie besonders hoch gewotet oder retweetet wurden oder so, also von daher, wenn du was zum Trenden bringen willst, dann hau rein, ne. Wobei ich weiß ja gar nicht, wie das heutzutage mit Twitter und dem Algorithmen ist, ob das alles dann von einem Account noch gezählt wird oder so. Aber ist auch Latte, wie gesagt, die Leute benutzen den Hashtag immer noch und ja, wird natürlich auch noch zur Feminismuskritik benutzt, ganz klar, weil halt eben Feminismus heutzutage die Frauen in den Mittelpunkt stellt, rein die Frauen in den Mittelpunkt stellt und ja, das ist auch gut kritisierbar. Okay. Hast du sonst noch was dazu? Achso. Nö. Okay. Wenn wir damit fertig sind, hätten wir vielleicht schon eine gute Überleitung. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal weiter mit dem Vortrag von Thomas Fischer, dem Bundesrichter bei der Republika. Weil das spielt ja auch so ein bisschen in die Richtung Männerrechte mit dem Sexualstrafrecht. Weil der Thomas Fischer, der hatte ja, ich blende ihn gerade mal ein, den Beitrag, der hatte ja in seiner Kolumne, die er für die Zeit ist es, glaube ich, schreibt, da hatte er sich ja zu diesen ganzen Schutzlücken-Debatten da geäußert, weil es wird ja immer wieder behauptet, dass das Strafrecht weise diverse Schutzlücken auf, wo dann also irgendwelche Sachen strafbar sein sollen, die aber noch nicht strafbar sind und so weiter und so fort. Und er hat jetzt halt hier auf der Republika diesen Talk hier gehalten mit dem Titel Strafrecht, Wahrheit und Kommunikation. Kann man sich auch schon bei YouTube angucken, ist schon veröffentlicht. Ich hatte es mir sogar im Livestream angeguckt. Ursprünglich sollte er am Dienstag diesen Vortrag halten, aber da war er dann irgendwie nicht zugegen und wir hatten schon aluhutmäßig darüber gemutmaßt, dass sie ihn da irgendwie wieder ausgeladen haben oder so. Feministische Attentäter hat Flugzeug in die Luft gesprengt oder so, ne? Weil die also die Rhetorik gegen diesen Thomas Fischer, die ist schon ziemlich stark. Also das Gejaule darüber, wie er denn auf die Idee komme zu behaupten, es gebe keine Lücke im Sexualstrafrecht, das hört man seitdem er damals diesen Kommentar da geschrieben hat in der Zeit, hört man den schon sehr stark und auch immer in den Kommentarspalten unter irgendwelchen der zahlreichen Artikel, die jetzt in den letzten Tagen erschienen sind. Ich hatte ja letzte Woche auch von dieser unsäglichen Bundestagsdebatte berichtet, wo die ja da quasi sämtliche Fraktionen einfach nur gesagt haben, ja, die Frauenverbände sagen dies, die Frauenverbände sagen das, so als wäre das irgendwie unumstößliche Wahrheit, was die da irgendwie verbreiten. Und auch die ganze Zeit immer nur geredet haben von Opfer, Opfer, Opfer und Täter, Täter, Täter und nicht sich mal irgendwie darüber Gedanken gemacht haben, dass es ja erstmal Beschuldigte sind. Die haben mal die Rhetorik von denen komplett übernommen, ne? Ja, genau. Und also dieser Vortrag hier von Herrn Fischer, der ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Der hat mir richtig wieder Hoffnung gemacht, dass es vielleicht dieser ganze Wahnsinn da doch nicht irgendwie hier durchkommt. Er hat dann da auch über diese Schutzlücken geredet und hat halt gesagt, so, naja, im Prinzip ist alles, was im Strafrecht nicht steht, ist eine Lücke im Strafrecht. Das finde ich schon mal ein sehr guter Vergleich. Und er sagt dann so, ja, ein lückenloses Strafrecht wäre quasi eine Horrorvorstellung von einem totalitären Staat. Ja. Hat er sicherlich auch absolut recht. Und dann gab es halt zum Schluss diese Fragerunde, wo er dann erstmal, fand ich das ganz gut, hat er auf eine Frage geantwortet, dass die Leute immer nicht verstehen, was alles so wichtig ist, zum Beispiel, dass man Menschen mögen muss, um ordentlich Recht machen zu können. Das war so das eine Zitat von ihm, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil gerade bei diesen Social Justice Leuten habe ich ziemlich stark das Gefühl, dass sie eigentlich jeden, der nicht in ihrer Clique drin ist, da irgendwie hassen und allen immer nur das Böse zu unterstellen. Mhm. Und das fand ich auch sehr wichtig. Und dann gab es halt eben diese Frage hier von diesem Herrn, der dann da bei der Republika Herrn Fischer gefragt hat, wie denn das mit Köln wäre und er hat das auch quasi so formuliert, als wäre das wieder alles eine Tatsache. Also er hat gesagt, Heiko Maas hat da was vorgelegt, das geht aber noch nicht weit genug, so als ne, auch eine Formulierung, die halt eben nicht sagt, das geht wahrscheinlich nicht weit genug oder es geht meiner Meinung nach nicht weit genug oder so, sondern halt eben auch so, als wäre das Fakt. Und daraufhin hat Herr Fischer dann auch sehr gut da dargelegt, was die Probleme dabei sind. Zum Beispiel hat er halt gesagt, dass diese Formel Nein heißt Nein, die da ja auch immer so als Mantra irgendwie vor sich hergebetet wird, als würde das jetzt alles, jede weitere Diskussion überflüssig machen. Das wäre für ihn an Banalität nicht zu überbieten, wie er gesagt hat. Und das wird er hier in diesem Tweet hier von dem Fragensteller auch nochmal Ja, wiedergegeben, weil ihm das natürlich ja. auch nicht gefallen hat, diese Formulierung. Und dann habe ich noch gesehen, diese Dame hier hat dazu auch was gesagt. Das ist eine Frau, die irgendwie bei Heute Plus arbeitet. Und daran bin ich direkt über dieses Wort seiner Meinung nach hier gestolpert, weil das sind hier die Hashtag-Verbreiter, ne? Wo jeder irgendwie sagen kann, was irgendwie sexistisch ist und so ein Zeug. So als wäre das ein Fakt. Und wenn jetzt hier aber mal ein Bundesrichter kommt und sehr gut argumentiert, oder überhaupt mal Argumente bringt und nicht immer nur sagt, die sind alle böse und deswegen sind die schlecht oder so ein Kram, oder die sind alle Sexisten oder die arbeiten alle aus den falschen Motiven oder so ein Zeug, sondern mal richtige Argumente bringt, da muss man das hier kennzeichnen, dass das hier seiner Meinung nach, ne, so ist. Das Naja. fand ich auch ziemlich krass auf jeden Fall. Und dann bin ich noch gestolpert über diesen Tweet hier von dieser Ex-Piratin. Ich weiß nicht, ob von der vielleicht schon mal jemand gehört hat, weil die ist taub und also ich weiß nicht, was sie beruflich macht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie bei Twitter seit Jahren schon alle naselang Leute anmault, weil sie keine Untertitel unter ihrer Tatortfolge haben oder irgend so ein Kram. Und die hat Ich sich habe da noch nie so. was mit dir zu tun gehabt, aber ich bin geblockt von ihr. Okay, also die hat sich da auf jeden Fall na ja, die hat sich damals bei diesen Tatortleuten irgendwie so lange beschwert, bis sie ihr einen Gastauftritt gegeben haben in der Tatortfolge. Und Was? ja, die hat echt in der Tatortfolge mitgespielt, nachdem sie lange genug darüber gebitcht hat, dass sie da irgendwie keinen Untertitel drin haben Ist oder ja was zum überhaupt nicht Teufel. auf so eine Art Sexismus, ne, dass denn, weil sie halt Ja, und als auf jeden Frau dann, Fall. sage ich mal, die Heulsuse spielt, ne, bis sie denn das kriegt, was sie will. Die Leute verstehen aber auch die grundlegenden Fundamente von Erziehung nicht. Wenn ich meiner Katze immer ein Leckerchen gebe, wenn sie mich anmiaut, wie gerade jetzt, dann wird die immer weiter miauen. Ja, und wenn man diesen Leuten halt diese Brocken hinwirft, wie eine Tatortrolle oder einen Auftritt als Expertin im Fernsehen, dann werden die nie irgendwie aufhören, irgendwo was zu finden, über das sie sich aufregen können. Ja, ach du weißt doch, Das wenn du ist ja mit auch den das Leuten Ding mit. argumentierst, na, also erstmal, wenn du denen widersprichst, dann bedeutet das, dass sie halt eben richtig liegen, weil es noch viel Arbeit zu tun gibt. Und wenn du zustimmst, dann ist es halt eben auch Bestätigung für diese Leute, ja. Und wenn du Ja, und nachgibst, das das ist Ding ist, also für mich ist so das wie ein nimmt ja Schuh kein Ende. draus. Das nimmt ja kein Ja. Ende, was die da machen. Also haben sie eine Sache, sage ich mal, von ihrer Liste, wird irgendein neues Problem gefunden, wo sie denn da rüber. Ja, musst du ja noch mal angucken, worüber die sich aufregt. Natürlich finden die immer irgendwas, ja. Ja, Non-issues. dieser Tweet jetzt hier natürlich zu der Fischer-Sache fand ich auch sehr geschmacklos, wo sie dann hier schreibt, als alter weißer Mann weiß ich alles besser und Anerkennung von Diskriminierung ist bäh. Echt, das ist aber auch sehr sexistisch und Und ja, wenn jemand als rassistisch, alt weißer ja, Mann rassistisch. ich habe schon dazu getwittert, das ist hier intersektionär, ne? Also da überschneiden sich hier Rassismus und Sexismus. Da passt ja dann auch immer wieder gut das eine Zitate von Chowder beim The Triggering Event, ne? Hier die einzige Diversity, die euch scheißegal ist, ist die der intellektuellen Diversity, so. Ja. Ja, aber sie muss ja betonen, dass er ein alter weißer Mann ist, weil alte weiße Männer haben automatisch Unrecht, Ja, ja. ist halt so ein Buzzword unter den Leuten, ne? Das ist halt, ne, wenn du Natürlich. da in diesem hirngefickten Kult bist, dann ist da gleich, oh, alter weißer Mann, privilegierter weißer Mann, oh, da muss Aber ich da nicht zuhören. muss ich nicht zuhören. Genau, richtig, richtig. Aber die haben alle nicht richtig hingehört, weil eigentlich heißt es ja alter weiser Mann, ne? So ist es in den meisten Kulturen, dass die Lebenserfahrung geschätzt wird. Aber gerade diese Millennial-Trottel scheinen überhaupt nicht irgendwie dieses Konzept Ja, des in allen Schätzens möglichen von anderen Lebens. Kulturen gibt es auch Nationalstolz und das ist ganz normal und Tappy und hier ist das ja sofort Nee, Nazi. das ist ja. Nee, Moment mal, aber die Social Ja. Justice Warriors kommen Nationalismus ja macht immer. aus. kommen ja aus Amerika und da gibt es auch Patriotismus und da fasst auch Fuß. Also ich glaube, das hat damit gar nicht so viel zu tun. Also sondern halt ja, bei uns in Deutschland war das schon immer integriert. Das ist ja, in Deutschland ist es einfacher, ist klar. Ja, aber in Deutschland kriegst du es in der Schule eingeimpft, dass du nicht jeder will, in so eine Band wie Rammstein wurde auch schon als Nazi-Band betitelt von Leuten. Ja. Zum Vogelboy. Ja, ich meine, deswegen sagen können die auch ohne weiteres, ohne mit der Wimper zu zucken, Leute wie Shakespeare oder Goethe alte weiße Männer nennen, ne? Und irgendwie komplett ignorieren, dass unsere Kultur nur deswegen so ist, wie sie ist, weil diese alten weißen Männer irgendwann sich mal hingesetzt und die Feder geschwungen haben. Ne? Wenn so sie weiße Männer so sehr hassen, sollen sie bitte ihre Smartphones weglegen und alles Mögliche, was sie in ihrem Leben benutzen. Danke. Also Shakespeare war, glaube ich, schwarz, ne? Ja. That's ja. Right. We was kings. Right. We was kings. Und Goethe war trans, der hieß eigentlich Margarete von... Ja. Und Schönhausen. Ja, genau. Ja, das war das Erste und jetzt würde ich sagen, Abel, das ist ein Safe Space. Sprich dich aus. Jetzt ja, die Republika. Ich bin immer noch getriggert von dem ganzen Event. Also, das, ja, also der Fischer, der hat ja seinen Flug verpasst. Also ich hatte auch meinen Aluhut, dass er den vielleicht ausgeladen hätten. Aber der hat anscheinend Flug verpasst und dann noch einen extra Flug bekommen und konnte deswegen noch kommen. Wobei man halt sagen muss, sein Vortrag war der einzigste Vortrag in den gesamten 3 Tagen, der ohne Basswörter ausgekommen ist. Also es ist gar nicht wichtig, über was du redest. Da hast du mal einen Applaus für. Ja, also wortwörtlich ein Applaus ist es wert, weil in jedem Vortrag hast du bestimmte Keywords, die du halt verwenden musst, ansonsten darfst du, glaube ich, dort nicht sprechen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, inwieweit die Menschen dort das intellektuell durchdringen können, dass sie sozusagen Intersektionalität in jedem Vortrag haben und auch immer Diversity und Feminism. Also es muss in jedem Vortrag drin sein, sonst ist die Crowd. Wie gesagt, die schreien da überall Diversity rum und du hast halt die Bilder da von den Crowds gesehen und von den Leuten, die auch auf der Bühne sitzen und du kannst auf eine Art, wo es Waldo spielt, ne? Aber du suchst den Schwarzen oder so. Ja doch, der hat draußen den Hof gekehrt. Also und einer war in der Küche. Also ich meine, an dem einen Tag gab es noch ein Panel über Afrika, also es war am ersten Tag, wo die Regierung hin und wieder das Internet abschalten, also Facebook und WhatsApp und Twitter ausschalten. Wie zum Beispiel in der Türkei. Ja, genau. Und dann, dass dann die ganzen Leute, dann wenn dann die Wahlergebnisse draußen sind, sich aber bei Facebook einloggen, gar nicht an die Wahl, an der Wahl interessiert sind, sondern halt auf Facebook dann rumbrowsen, weil sie ja Notifications haben und dass das ein großes Problem ist, weil sich dann die Leute in Uganda oder in Kenia dann zu sehr auf Facebook stürzen, anstatt an der Wahl oder an der Korruption innerhalb der Wahl interessiert zu sein. Lustig ist dann noch, dann gab es auf dem Panel dort also es wurde darüber gesprochen, dass China sehr viel in Afrika investiert und ob man denn vielleicht auch eine ähnliche Richtung wie China geht von der Internetzensur. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein schönes Thema und China geht da auch zu weit, das muss man auch dingfest machen, dass man auch davor Angst haben sollte, dass das Internet zensiert wird. Das Lustige fand ich aber, da sitzen da Leute, die über Internetzensur ein Panel halten und aber niemand von denen weiß, dass China ihre Software von Deutschland verkauft bekommen hat, speziell von Siemens. Und dann sollten sie vielleicht, wenn sie in Deutschland auf einem Panel hocken, was auch nahe an der Regierung dran ist, vielleicht mehr vor den Deutschen Angst haben, weil die werden denn ihr Internet zensieren, wenn denn der Staat es dann einkaufen tut. Also, das Ding ist, die Leute wollen das Internet zensieren, ja, aber auf, nach ihrer Fahne tanzen, so, weißt du, wenn sie wollen nicht wegzensiert werden, aber Meinungen, die sie halt scheiße finden, die sollen wegzensiert werden. Das ist halt das endlose Rumgeheuchel von diesen Leuten. Ja. Was das von den Chinesen lernen, heißt Siegen lernen angeht, ich hatte ja letztens schon mal über Afrika gesprochen, von einem Freund von mir war ja jetzt 3 Monate in Tansania und der sagt, dass die Leute da immer mehr versuchen, gerade zum Beispiel bei Smartphones, die wollen alle Originals und nicht irgendwas Chinesisches. Die Regierung versucht, die chinesischen Verträge auslaufen zu lassen, weil die alle in Afrika gemerkt haben, einfach, dass sie ausgeblutet werden von dem Modell. Also ich wäre sehr vorsichtig. Die haben da überhaupt keinen guten Stand im Moment. Die würde ich mir nicht als wirtschaftspolitisches Vorbild aussuchen in Afrika. Ja, ist auch so. Also, dann es ist halt auch irgendwo lustig, dass wenn man dann über Afrika sozusagen mit der Republika spricht, man dann Angst vor der Internetzensur hat, aber in jedem anderen Panel, also Hate Speech war so das trendigste Buzzword, weil Hate Speech ist überall und Lügenpresse gibt's auch und jeder, der das Wort Lügenpresse benutzt, den kann man potenziell schon zur Polizei reporten. Und dann gab es ein Panel, wo man erklärt bekommen hat, was Hate Speech ist und was gegen den Paragraph der Volksverhetzung entspricht und wie man die Leute reporten kann und wie man es bei der Polizei anonyme Tipps abgeben kann. Ich meine, gut, Volksverhetzung ist halt auch so ein Thema, das jetzt, weiß auch nicht, also, ist ja auch nichts Schönes. Allerdings hat dann der Panelist, zeigt dann ein Beispiel von jemandem, der irgendwas geschrieben hat, von wegen, ja, anstatt ein Feuerwehrschlauch den Flüchtlingskindern Wasser spenden, sollte der lieber einen Flammenwerfer nehmen, deswegen wurde der dann reportet. Ja, ich erinnere mich, dass wir diese Facebook-Geschichte, und der Typ, der wurde ja auch deswegen bestraft, nach Paragraphen, die halt festlegen, dass es Volksverhetzung war. Und dann haben sie von dem Typen den Facebook-Post und dann meldet sich einer aus dem Publikum und sagt, verstößt das jetzt nicht gegen die Persönlichkeitsrechte, wenn sie den vollen Namen vom Facebook-Profil jetzt zeigen? Dann sagt der Panelist, ja, das verstößt dagegen. Da gab es von der Bild-Zeitung diese Klagemauer, wo man die ganzen Leute online gestellt hat, wo dann die Bild-Zeitung auch verklagt worden ist. Das war sein Beispiel. Und dann meinte er im Panel, das darf man so nicht zeigen. Und aber ich zeige das hier, weil ich bin ja cool und badass. Ich kann jemanden doxen, live auf einer Veranstaltung, in einem Panel, was nicht übertragen wird. Und jeder war damit cool und jeder hat sich gefreut und applaudiert, weil ja das alles böse Nazis sind, für die ja das geltende Recht nicht mehr gilt, weil sie irgendeiner merkwürdigen politischen Ideologie angehören. Das sind solche Hurensöhne, die da sind, ey. Weißt du, boah. No bad tactics, only bad targets. Ja, wortwörtlich. Und da ist mir halt auch irgendwo der Hut hochgegangen, weil, Menschenrechte gelten universell und nicht irgendwie abhängig von Hautfarbe oder politischer Einstellung. Oder ob einer ein Arschloch ist oder ein toller Typ, ne? Vor allem sage ich mal, ich würde ja den Leuten sogar zustimmen, was der Typ gepostet hat, ist halt, muss nicht sein. Also, dass der dafür auch vielleicht ein bisschen auf den Pöder kriegt, ne, auch gut. Aber ihr seid nicht besser in dem Moment. So, ja, weißt du? Vor allem, wenn der Typ doch jetzt schon verurteilt ist, dann, ich weiß nicht, soll man da jetzt noch oben draufschlagen oder was? Also, ja, das können, so sind die Leute. Oder? Jetzt sind sie ja in Sicherheit vor dem Typen da, deswegen können sie nochmal schön raufprügeln da in ihrer Masse. Das sind einfach nur dreckige, hässliche Opfer, die jetzt, sag ich mal, in einer Machtposition sind, wo sie halt mal die Mobber sein dürfen. In ihrem Safe Space, ja. Naja, also das Ding ist ja irgendwo, ich meine, der Drops ist ja schon gelutscht, der Name des Typen ist raus. Ja, der Name des Typen ist raus und ich denke mal, auf dem Panel sollte der halt eben als Beispiel dienen und nicht nochmal an Pranger gestellt werden, weil das wurde ja eh schon von der Bild-Zeitung. Ja, aber ist natürlich klar, dass man sich halt nicht auf ein moralisches Ross stellen kann und sagen, ja, das und das ist falsch und so, aber wenn ich das mache, das ist vollkommen legitim, weil ich mache das ja für eine gute Sache und so, weißt du? Weil, wie gesagt, ne, die Gesetze und die Regeln, die müssen für alle gelten, ansonsten sind sie nicht gerecht. Ja. Könnte Lee Harvey Oswald der auch gesagt haben, ne? Oh ja, ich habe gedacht, dass der Kennedy irgendwas Falsches macht, dann habe ich ja aus richtigen Gedanken gehandelt. Ja, das ist genau das Ding. Also die Diversity-Crowd, die tut sich einfach diese moralische Erhabenheit für sich beanspruchen und damit dann Leute ruinieren und runtermachen und halt die tun das auch richtig organisiert machen. Also jeder spricht da darüber, wie man denn Gruppen bilden kann, um Safe Spaces aufzubauen, was im Grunde eigentlich nur Internet-Gangs dann sind, damit man auf Leute miteinander losgehen kann. Das ist organisiertes Harassment, das merkst du auch, wenn du dann mal gegen einen von denen gegenargumentierst, dann hast du ja deren ganze Volksschaft schon direkt in deinen Menschen. Ja, klar, sicher. Ich erinnere mich noch an Gamergate-Zeiten, wo ich habe irgendwas ins Hashtag geschrieben und das war nicht mal an irgendeine bestimmte Person. Und dieser Izzy Galvez, dieser widerliche mexikanische, fette Bastard, ja, dieser dreckige, ekelhafte, widerliche Bastard, der Pädophile verteidigt, ja, nur weil es seinen ideologischen Zielen dient, ja, der hat das Ding dann retweetet. Und ich hatte auf einmal, ich weiß nicht, innerhalb von einer Stunde hatte ich 99 plus Mentions, das geht ja da nicht weiter bei Twitter und so, ja, von irgendwelchen Leuten, die mir die übelste Scheiße geschrieben haben, weißt du? Ich meine, okay, mir war das wurscht, weil, hey, scheiße, das ist Twitter, ja, wenn die mir auf den Sack gehen. Das Ding dann ist ja, das ist das Ding am Tag aus und so. Aber pass auf. Das eine Ding ist halt, wie gesagt, ich lasse dich ausreden. Ja, also, aber das Ding ist halt eben ganz einfach, der hat quasi mich in seinen Safe Space, in seine Bubble reingezogen, weil er genau wusste, da sind genug Leute, die auf mich losgehen würden, weißt du? Und nichts anderes ist das Ganze, ja. Und diese Safe Space, die da gebaut werden sollen, um halt eben Leute im Internet zu jagen, weil nichts anderes ist es ja, ist genau die gleiche Geschichte, ja, mit dieser Überlegenheit. Da hast du dann mehrere Leute, die sich halt eben einer Person widmen, die dann vielleicht auch erstmal überfordert ist, weil die werden ja dann, wenn sie ihr was geschrieben haben, auch regelrecht bombardiert mit irgendwelchen Nachrichten. Man sieht ja zum Beispiel Candace Owens, ganz aktuelles Beispiel, ja. Und die, ja, das ist halt nichts anderes als Internet-Gangs, das hast du schon richtig gesagt, ja, also irgendwelche Leute mit Aggressionspotenzial, die andere Leute angreifen wollen, schließen sich da zusammen, um da auf die Jagd zu gehen. Ja, also so kam es mir auch vor, einfach. Das Ding ist halt, wie ich das gerade noch formulieren wollte, ist halt, weil du ja meintest so vorwegen irgendwie, keine Ahnung mehr, aber da wollte ich ja noch so dazu hängen halt, es gibt halt Leute, sag ich mal, die sind halt einfach Arschlöcher, die schreiben dann, die bombardieren nicht dann mit Arschloch-Tweets, ne, das ist das eine Ding, aber das sind halt nun mal Personen, die halten sich für moralisch so die, das moralisch Beste, so das Ideal, was alle anstreben sollen und so, wir sind ja so diverse und wir sind so tolerant und von denen kommt der größte Hass, ja. Also so ein innerer, tiefer, übelster Hass, den sie dir da in den Kopf werfen. Das ist krass. Ja, ja. Und vor allem sind die organisiert bis zum geht nicht mehr. Man sieht, weil das vor allem alles auch, irgendwelche was Opfer sind, die nur im Internet hängen. Man sieht ja auch vor allem, was passiert, wenn man einer aus der Reihe tanzt. Ja? Der wird dann gleich sofort abgesägt und zum Vogelfreien erklärt einfach. Ja. Ja. Und das Ganze ist einfach ganz nah an so einer faschistischen Ideologie. Also bei den Extremisten, ich will jetzt gar nicht sagen, dass da alle, die irgendwelche mehr liberalen, mehr progressiven Vorstellungen von der Welt haben, dass die so extrem sind. Aber bei den Extremisten von denen, da schrammt es so am Faschismus vorbei. Ja, wortwörtlich. Gedanklich. Schrammt. Gedanklich zumindest. Gedanklich zumindest. Totalität. Ja, weniger schrammen. Ja, kommen wir später zu. Ich meine, ich. Dieses eher freundliche Gesicht des Quatschers, so irgendwie angeht. Ich kotze mich, diese. Gerade eben wurde auch der eine Talk von der Laser Sushi da veröffentlicht, den hatte ich mir jetzt schon angeguckt, kurz vor dem Stream, und sie redet ja da über Daten und wie man die ins Verhältnis setzen muss und quasi, dass man sich da seinen Biases irgendwie bewusst sein muss. Und das ist natürlich bei ihr auch wieder so eine richtig widersprüchliche Nummer ohne jede Selbsterkenntnis. Also sie redet dann da irgendwie davon, dass da die Gruppen, die solche Datenbanken bauen, müssen divers sein. Also da dürfen nicht nur Männer drin sein. Und so als ob die gar nicht dazu in der Lage wären, überhaupt Daten zu sammeln alleine. Und objektiv sind die natürlich schon mal überhaupt gar nicht. Stattdessen brauchen sie dann da halt so eine Aktivistin-Truller, die hier irgendwelche Artikel darüber schreibt, dass GamerGate eine rechte Hassbewegung ist und dann irgendwie ja, bei Netz gegen Nazis und dann irgendwie schreibt irgendwie zwei Monate später schickt sie dann einen Tweet raus, so von wegen, ja, hier, wir brauchen eine neue Klassifizierung, weil sich ja viele von denen so als Linke verstehen. Und das habe ich jetzt hier nochmal rausgesucht. Das war hier so eine Twitter-Unterhaltung zwischen Frau Harper, die ja den GamerGate-Blogbot programmiert hat, und Frau Laser Sushi. Und die kennen sich ja hier auch. Und das ist ja auch wieder so ein Gelache hier über, hahaha, da ist so ein Rechter hier irgendwie, der will mir was erzählen. Das ist ja der Thomas Michel, dem sie da irgendwie geschrieben haben. Und ein Rechter, hahaha, ach wie lustig, tralala, ne? Und schreibt, I'm having to trying so hard not to make an offensive joke right now, so hard, hahaha. Ne? Ich mir mach's doch einfach, Bitch. Und das sind hier. Du bist sowieso deine Häschenhurensöhne, die dich hier sofort in Schutz nehmen, egal was du schreibst, du ekelhaftes Vieh. So die Leute, die meinen, dass sie hier darüber entscheiden müssen, was irgendwie, wie man Daten zu interpretieren hat, wer irgendwie Recht hat. Und das ist ja bei der Republika in diesen ganzen Vorträgen, auch gerade von diesen ganzen Journalisten, immer so dieses von wegen so, ja, wir erzählen euch, was wahr ist. Und hier, dann sind die ganzen anderen, die sind alle verwirrt. Da haben wir hier zwei irgendwie Horrorbeispiele. Und dann erkläre ich euch jetzt mal, warum die alle so verwirrt sind, weil die ja nur in ihren Blasen hocken und so ein Zeug. Das war auch ein Passwort. Also, ja, das macht ihr doch auch, ne? Das macht ihr viel extremer. Also ich habe hier keine Blockliste gebaut, um irgendwie dafür zu sorgen, dass irgendwelche Leute mich nicht mehr anschreiben können. Sie unterhalten sich ja sogar über die Blockliste ein bisschen weiter unten und dann sagt Laser Sushi ja sowas wie, Wir brauchen gar keine Blockliste, weil in Deutschland gibt es Gott sei Dank sowieso ganz wenig Gamergater und MRAs und so. Ja, stimmt. Ja, dann, genau, dann, dann! Und dann kommen wir ins Spiel. Die beiden sind aber echt auch, die passen gut zueinander, weil ich finde, sie sind beide Königinnen der Profilfotografie-Magie. Wie man ja, Randy Harper hat sich da ja auch schon wieder so eine Pose getan, als wenn sie... Ja, ja, aber wenn du halt, ich habe mir halt auch den Anfang von dem 16er-Vortrag von der Laser-Sushi angeguckt, und aber ich habe vor 2 Tagen oder so habe ich den 14er-Vortrag von ihr gesehen, und der war an Banalität nicht zu überbieten. Und außerdem konnte man ziemlich deutlich sehen, wie krass der Unterschied ist zwischen Foto und Realität. Also auch ein Schindler oder was? Ja, auf jeden Fall hat sie für das Profilfoto, was wir eben gesehen haben, sehr arbeiten müssen, winkeltechnisch und so. Aber dieser Vortrag, den sie auf der 14 gehalten hat, den kann ich eben nur ans Herz legen. Da geht es um Fandoms und dass sie irgendwie halt sich da um Fandoms, hat sie mal ein bisschen recherchiert und so, so wie andere Leute halt hier ihre Doktorarbeit über Twilight schreiben können, so hat sie halt da in Fandoms rumrecherchiert. Und dann ist das, dieser Vortrag ist eigentlich eine halbstündige Abhandlung über so Fandom-Jargon, und sie erzählt dann, was Shippen ist und was der Perfect Ship und das und tut so, als wäre Fandom nur diese Internet-Millennial-Kacke und als würde Fandom nicht bestehen seit 1900, keine Ahnung, paar 30 der die Hugo Awards irgendwie spätestens. Viel früher. Dass es noch viel früher schon Fans von Sachen gegeben hat, Goethes Werther etc. Zum Beispiel, den erwähnt sie in dem Vortrag sogar. Ja? Aber sie kommt nicht so weit, dass sie mal nachdenkt, dass das ein Prozess war, sondern sie erwähnt das ganz kurz am Anfang und dann kommt sofort und dann gibt es hier Kirk and Spock, das ist ja ein beliebter Ship und so und bla bla. Es ist so belanglos. Es ja, natürlich. Weil die kann halt eben, weißt du, die beschäftigt sich seitdem, weiß ich, seit 5 Jahren vielleicht mit der Geschichte, hat einige beliebte Fandoms gelesen und denkt, sie weiß jetzt alles darüber, ja. Frag sie doch einfach mal danach, wie das denn war, als H.P. Lovecraft seine ersten Kurzgeschichten in Weird Tales veröffentlichte und da auf einen jungen und damit einen jungen Schreiber inspirierte namens Robert E. Howard, ja. Wer zum Beispiel Cohen liest, wird schnell feststellen, dass es da viele Überschneidungen gibt. Und der Robert E. Howard, der hat seine Cohen-Geschichten, das hat quasi so als so eine Hommage an die Lovecraft-Geschichten zeitgleich, ja, ging das halt eben los. Ja. Mhm. Aber das ist, frag sie das mal, ja, da platzt hier der kleine Kopf. Ja. Ja, also es ist lustig mit den Fandoms, weil die Laurie Penny, die hat nämlich auch über Fandoms irgendwas erzählt, wo sie dann meinte, Malfoy mit Harry Potter, dass sie da eine Liebesgeschichte haben und dass das alles wunderbar ist. Wieso ist, wenn die über Fandoms reden, wieso geht's bei denen nur um Homoships? Ja. Ja, weil Heterosexualität total problematisch ist. Das ist nur das Tumblr-Zeug, es ist nur Tumblr-Scheiße, die da von sich geben. Als wenn Fandoms nur aus so einem Scheiß generiert. Weißt du, das werden total Fanarts außer Acht gelassen, weißt du, die einfach sich am Kanon halten. Weißt du, Leute, die sich davon inspirieren und Sachen schreiben schon. Die Laurel Penny hat schon vor ein paar Jahren, das war auch so der Artikel, wo ich das erste Mal gemerkt habe, was für eine Idiotenfrau die eigentlich ist. Und ich glaube, da hat er sogar damals Sargon ein Video drüber gemacht, wo sie da irgendwie über Nerd Entitlement das erste Mal da irgendwie geschrieben hat. Und das war auch so ein feindseliger Kack, den sie da irgendwie von sich gegeben hat. Und darüber, also der Tenor ist quasi so, alles, was irgendwie weiße Männer enthält, ist ja für die gemacht. Und deswegen ist es ja auch alles schlechter und die Frauen sehen sich ja dann nicht als Helden ihrer eigenen Geschichte, weil sie sich ja die ganze Zeit nur irgendwelche Männerhelden angucken und so ein Zeug. Ja. Wollte ich ganz kurz nochmal sagen, das finde ich ja auch mal ganz interessant, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, über diese Aussage hier von wegen, es gibt ja hier in Deutschland zu wenig Right-Wingers, MRAs und so weiter. Vor allen Dingen, weil sie die hier ja auch noch so quasi verknüpft, so nach dem Motto, ne, die ganze Gruppe von Right-Wingers, MRAs und alles, von denen gibt es so wenige. Dann frage ich mich aber, warum Gamergate dann von der Amadeo-Antonio-Stiftung da irgendwie benutzt wird, um zu schreiben, so ja hier, da gibt es dieses Gamergate und deswegen ist das hier irgendwie wichtig, was wir machen. Dann frage ich mich auch, warum das... Wenn wir so wenig sind, dann warum der Drama sozusagen? Ja, also genau. Prävention, wegen der Prävention, damit es hier in Deutschland nie passieren kann, während den Anfängen. Die reden sich das halt immer so, wie es ihnen gerade am besten passt. Ja. So, wenn sie so tun, als hätten sie Angst vor uns, dann sind wir ganz viele. Wenn sie uns lächerlich machen wollen, sind wir wieder ganz wenige. Es ist immer, wie es halt in dem Argument passt. Also diese Leute haben halt... Das ist ja ein Grundmotto von Gamergate gewesen im Endeffekt. Ja. Schrödingers Gamergate. Da seid ganz wenige. Oh, jetzt habt ihr Jen Frank aus ihrem Job gehetzt. Ja, Schrödingers Gamergate. Was denn jetzt? Ja. Das war ja auch, weißt du, zu dieser Demo gestern, die stattfand, war es ja wieder derselbe Scheiß, ja. Also es gibt überall Nazis, die sind total gefährlich, aber sie sind total, aber sie sind ja auch alle totale Verschwörungstheoretiker und lächerlich und deswegen haben sie auch keinen Einfluss und so, weißt du. Also es ist halt wieder dieser typische Bullshit von Leuten, die keine Ahnung haben von dem. Es ist so eine massive Aggressivität gepaart mit Angst irgendwie. Ja. Merkst du so, die, wo ich mir denke, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr die Wahrheit an eurer Seite habt, wovor habt ihr Angst? So, also vor ISIS auf jeden Fall nicht, weil ich habe bei der Republika gelernt, dass Leute, die ISIS beitreten, unter Diskriminierung leiden und vom Geheimdienst gesorgt werden. Oh. Das hat mir die Republika beigebracht. Werden vom Geheimdienst gesorgt? Ja, und so entsteht ISIS, weil Leute von der CIA gestalkt werden. Und dann sagen die aber, andere Leute haben Verschwörungstheorien. Wenn ich denke mir auch immer, wenn ich dann von Staat gestalkt werde, so, dann denke ich mir auch, oh, jetzt will ich gerne in die Wüste Kinder in einen Käfig einsperren und sie bei lebendigem Leib verbrennen, damit ich ihre Todesschreie höre. Das hört sich nach Spaß an. Die sind doch einfach bekloppte, Alter. Also warte mal, das heißt quasi friedfertige, menschenliebende Moslems werden so lange... so lange vom CIA gebullied, bis sie ISIS beitreten. Ja, weil sie dann wütend werden. Ja. Der CIA sagt, komm schon, du willst es doch auch. Und als erstes werden gleich Homos von Häusern geschmissen und ein paar Kinder abgefackelt. Ne? Das ist auch der CIA. Das ist alles nur fabriziert. Das ist alles nur Also das ist alles in Hollywood gedreht. Das ist nur hier Atrocity-Propaganda, ohne Spaß. War auch nicht real, ne? Ayatollah, sie schmeißen schon wieder Leute von den Gebäuden. Oh, verdammt, das CIA. Ich meine einfach so diese Grundstimmung, die ich von den Leuten von der Republika bekommen habe. Also es muss Diversity da sein, alles was weiß und männlich ist, ist furchtbar, Hate Speech ist überall. Guck mal, wie viele weiße Männer da waren. Ey. Also, weißt du, du musst auch alles reporten und du musst alles den Behörden melden. Und da dachte ich mir so, ja, und in der DDR hättet ihr die Verräter der Revolution gemeldet. Und bei Nazis hättet ihr die Juden gemeldet. Weil ihr seid einfach nur von der Propaganda her im Kopf gewaschene Leute. Und ich möchte die Leute bei der Republika, ich möchte sie nicht schlimmer darstellen, wie sie sind, aber ich habe mir am ersten Tag montags, habe ich geschichtlich mitverstehen können, wie sowas wie die Nazi-Bewegung auch mal groß geworden ist. Wenn dann so ideologische Leute miteinander mit Journalisten auf dem Haufen hocken und dann ihr Süppchen kochen, Das ist, wenn man nur mal kurz vergleicht, ja, dann sieht man ganz viele Gemeinsamkeiten. Ne? Bei den Nazis war das Feindbild der allmächtige Jude, bei den Feministen ist es das allmächtige Patriarchat. Ja, und bei den Nazis war es so, dass man erstmal die Juden entmenschlicht hat, dass man gesagt hat, diese Böse, die versuchen nur uns Deutsche auszunehmen, in Sklaverei zu bringen mit Krediten. Ja, und bei den Feministen ist halt dieses Dämonisieren genau dasselbe. Ja, halt eben patriarchale Machtstrukturen überall, wir müssen sie auflösen, weil sonst sind wir auch die Diener des Patriarchats und gleichzeitig helfen wir beim Aufrechterhalten desjenigen. Ja? Wieso, weil also man sieht nur da, Jude oder was? Ja, also ich kann da faschistische Vergleiche auf jeden Fall sehen. Ja, also ich kann da halt eben durch diese Vergleiche sehen, dass halt beides hart faschistisch ist teilweise. Das ist gar nicht faschistisch, das ist vor allem erstmal totalitär und autoritär. Ja. Dieses wir entscheiden jetzt, was gut ist für das Volk. Und wenn die an die Macht kommen, dann wird nur noch das gedacht. Aber ich halte also immer noch nicht wieder so viel Hetze, wie dem bösen weißen Mann geschieht. Und du guckst dir die Bilder von der Republikan und das sind alle weiß. Ja, alle. Ich check es nicht. Ich guck die schwarzen Mann. Wenn sie über sich selber Scheiße erzählen, dann ist es ja kein Rassismus. Also das ist aber irgendwie müssen sie ja hassen. Und was mir halt auch schon aufgefallen ist... Selbsthass ist therapierbar, ey. Die sollten mal echt in eine Klinik. Das zeigt sich hier ja auch bei diesem... Wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet. Das war ja dieser Vortrag von diesem Saud al-Said. Dieser ISIS-Vortrag. Und was mir halt schon lange auffällt, ist so dieses Muster von... der weiße böse Mann, so, der ist für alles verantwortlich, ne? Der ist halt alles, was der macht, so, das ist halt, weil er so schlecht ist, und da trägt er die volle Verantwortung und muss halt mit den Konsequenzen leben. Und dann hier People of Color, die sind einfach nur Opfer der widrigen Umstände von dem bösen weißen Mann, und deswegen ist auch alles, was die machen, dem seine Schuld und nicht die Schuld der Person selber, dass sie sich so verhalten hat. Und das ist eigentlich auch so, wie man diese ganze sogenannte regressive Linke und dieses ganze progressive Weltbild da ganz gut zusammenfassen kann, denke ich mal. Es ist immer so diese Hyper-Agency und Hypo-Agency, wie das ja dann auch irgendwie auf Englisch dann da genannt wird. Also die einen sind für alles verantwortlich und die anderen sind für gar nichts verantwortlich. Naja. Und man kann das ja auch schön ausblenden, dass man selber weiß ist, wenn man sich im Alleinbesitz der seligmachenden Wahrheit wähnt. Ne? Ein bisschen Real Talk. Dann ist man zwar weiß, aber man ist halt erleuchtet wenigstens. Genau. Ja? Und alle anderen sind außenrum, sind die dummen Schafe. Woke heißt das übrigens. Außerdem mal ein bisschen Real Talk und euch Schlampen von der Republika. Es waren weiße Männer, die Sklaverei im Westen beendet haben. Und es sind Schwarze, die heutzutage immer noch Sklaverei betreiben. Also fickt euch. Meine Fresse, Alter. Ja, zum Beispiel in Katar, ne? Das ist ja dieses Land, was auch diesen Al Jazeera-Sender da finanziert, der ja auch so viel progressive Sachen da versendet und irgendwie meint, so, ja, der Westen muss mehr Leute aufnehmen und das heißt Rassismus. Das ist wie dieses eine Video, was jetzt in den letzten Tagen hier rumgereicht wurde bei vielen YouTubern, was sie da kommentiert haben, was irgendwie den Titel trägt, Extremismus gibt's nicht oder so ähnlich. Und so ein Zeug, das produzieren die da, ja. Also wenn es keinen Extremismus gibt, dann sind das ja wie ISIS und so, und Boko Haram sind dann ja normale Muslime, deswegen können wir die mit allen Muslimen dann wieder gleichsetzen. Naja, also Boko Haram sind ja keine Muslime, das ist ja vor allen Dingen, die haben ja dann Frauen entführt irgendwann, mit anderen Worten, das sind ja Sexisten und patriarchale Leute und so, das ist der normale Grund, warum ich die Religion hat damit ja nichts zu tun. Und dass man irgendwie sagt, Boko Haram, das bedeutet ja so viel wie Bücher sind verboten oder Bücher sind schlecht oder so. Und das hat aber auch nichts mit irgendeinem Weltbild zu tun, dass man das so sieht. Nein. Ich meine, also da gab es dann auch noch einen anderen Vortrag, wo es um Callcenter ging in den Philippinen. Und während dem Vortrag wurde dann halt auch Christentum sehr stark kritisiert, weil das zum Teil halt in Philippinen mit instrumentalisiert wird, damit die Leute Arbeit besser machen, weil es ging darum, dass sozusagen Facebook freigehalten wird von Bilder von Folterung, von Kriegszonenmaterial und von Kinderpornografie und sowas, und dass sowas aus dem Internet gelöscht wird. An den Philippinen hast du halt Christentum und dann auch arme Leute, die dann auch gerne in so einem Job arbeiten. Und dann wird es halt mit einer Bibelstelle gerechtfertigt, dass Gott die Sünden von Westen in den Osten wegwirft. Und deswegen freuen sich da die Leute, wenn sie das dann löschen dürfen, weil sie sozusagen die Welt reinhalten mit dem, was sie dort machen. Und während dem Vortrag wurde dann das Christentum extrem stark kritisiert. Was ich persönlich nicht schlimm finde, aber ich finde es schon irgendwo fast schizophren, dass man das schafft, in einem Vortrag Religion zu kritisieren und dass man dann in den anderen Vorträgen Islam per se in Schutz nimmt. War das der Selbstsprecher? Ja, also, gibt es auch heftige Konflikte, bewaffnete, zwischen islamischen und christlichen Leuten? Ja, das ist auch eigentlich überall, wo nicht so viel Geld in den Ländern ist, also alles, was zweite Weltland ist und du Muslime und Christen hast, gibt's immer Krieg in jedem Land. Ja, ich habe auch gestern oder vorgestern auf Twitter ein Kurzvideo gesehen, wo jemand in der Türkei, glaube ich, ein Kurde, oder im kurdischen Bereich von der Türkei, Spenden sammeln wollte für Christen. So für christliche Flüchtlingsopfer und so, stand er da mit seinem Tisch allein und so. Und dann kamen Leute an, die haben ihn richtig angefangen, ne? Und dann auch später Tisch umgeschmissen, gegengetreten, ihm mit Mord gedroht und alles Mögliche, weil das kann man ja nicht machen. Man kann ja nicht Christen unterstützen, so auf die Art. Also ja, auch furchtbar. Im Westen hast du halt sogar... Poste das mal im Chat. Da kenne ich mich ja ganz gut aus. Es ist ja sogar so, dass in der Atheistenszene es viele Leute gibt, die es für rassistisch und unmöglich halten, was gegen den Islam zu sagen. Und das habe ich da halt auch schon gemerkt. Ethan Plus. Es, es hat halt so eine interne schizophrene Logik dort einfach. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wie diese sozialen Gerechtigkeitskriege sich mit den Muslimen die Hand geben. Es ist eine Massenbewegung. Jede Religion, links außen, rechts außen, ist immer eine Massenbewegung. Und der Islam nennt es halt Haram und die Feministinnen nennen es halt problematisch. Und dann hast du auch dein verschrobenes Weltbild, dass du in der Endzeit lebst und der Islam die einzig wahre Religion ist und dass die einzigen Leute, die daran glauben, dann in den Himmel kommen werden. Und bei den Intersektionellen hast du halt diese weltweite Verschwörung von den Weißen, die halt die armen Muslime unterdrücken wollen und jedes andere Völkchen. Und aber das ist für mich dann manchmal auch so ein genugtuendes Gefühl zu wissen, ne? Oh, diese Leute, wenn sie draufgehen, da ist kein Himmel, der auf sie warten wird. Haha, da wird nur schwarz sein, ey. Und ihr Fotzen habt alles. Ihr habt euer ganzes Leben für eine Scheiße geopfert und es kommt halt nichts. Ja. Unser Endzeit-Prophet Bubab. Und es wird Blut vom Himmel regnen. Halleluja! Ich meine, Leute sollten das doch einfach mal checken, dass halt am Ende nichts ist. Und dann intensiver leben die Zeit, die sie haben. Was soll das? Also ich denke mir auch immer, wenn das ein Selbstmordattentäter ist, wer hat denn gesagt, dass es 72 weibliche Jungfrauen sind? 72 ist auf die Ewigkeit auch verdammt wenig. Ja, also die bleiben ja nicht Jungfrauen. Zirkulierte die Tage auch ein schöner Cartoon, wo er dann da steht, der Attentäter, und kriegt dann gesagt, nein, das ist ein Übersetzungsfehler, es war von einer 72-jährigen Jungfrau die Rede. Ja. Und ich meine, ich will es nicht böse meinen, aber keine Ahnung, wie ich 72 höre, das hört sich für mich so an, so der Gläubige redet mit dem Priester, 50, 100, 60, 80, meinst du? Rufen Sie noch heute an und Sie kriegen. Das sind einfach so Sachen, die in der Zeit entstanden sind, so weißt du, um Leute, um Krieger, sag ich mal, mit so einem Kriegsgelüste in Kampf zu schicken, so weil sie dann dachten, krieg ja was. Ja. So, ja. Weißt du, das passt in unsere heutige Zeit einfach nicht mehr. Und dass die Leute da immer noch so dran glauben, ist so, seid behindert in der Birne. Ja, das ist Sorry. Die Leute regen sich über die Kreuzzüge auf, und Kreuzzügler etc. pp., aber das ist genau das Gleiche. Da ist auch gesagt worden, okay, der liebe Gott hat beschlossen, wenn ihr da runterfahrt, könnt ihr machen, was ihr wollt, und alles ist hinterher vergeben. Und gleich mal bei den Wikingern war es ja auch so, die kamen ja auch nur nach Valhalla, wenn sie, sag ich mal, mit Kampfgeist in den Kampf gestiegen sind und niemals Rücken gezeigt haben, ne? Sondern wenn sie draufgehen, ne, dann aber mit Gesicht nach vorne sozusagen. Ja, nur dass halt ein paar Regionen der Welt diesen Schwachsinn abgelegt haben, zusammen mit den Äxten und den Hörnerhelmen. Mhm. Und ein paar Leute es halt einfach nicht kapieren, dass das nicht ins 21. Jahrhundert passt. Weiterhin irgendwie diese Mentalität. Aber weißt du, ich dachte, wir sind langsam, wir gehen immer weiter weg von religiöser Scheiße und so. Weißt du, vom Christentum entfernen wir uns alle. Nein, also. Lass mich ausreden. Vom Christentum entfernen wir uns alle immer weiter, sag ich mal. Das kann man ja annehmen, dass es immer weiter weggeht. Und jetzt auf einmal bomben wir uns doch wieder zurück ins Mittelalter, weil wir jetzt den Islam auf einmal uns so reinholen. Naja, es gibt immer noch 2,2 Milliarden Christen auf der Welt. Also von daher ist es mit dem Entfernen. Extremistisch Auslebende, glaube ich, erwähnt. Aber ich verstehe schon eben. Ich darf nicht ausreden, weil ich sonst meinen Job verliere. Also. Wieso? Ach ja, du bist ja hier Sanja oder so, ne? Ja, Heilerziehungspfleger. Ja, wenn du in der Pflege oder in hier so Gesundheitsgeschichten arbeitest, dann solltest du dir das gut überlegen, ob du austrittst, weil dann ist gleich mal die Hälfte der Arbeitgeber weg oder mehr. Das wurde mir auch damals gesagt, als ich mal hier Praktikum oder so bei einer Pflegestelle machen wollte und so, da wurde mir auch gesagt, sag dem bloß, dass du Christ bist. Ja. Oh Mann, ey. Ich verstehe das alles nicht. Weißt du, in den 90ern, da wurde... Mal wieder, weißt du, weil ich will da doch nicht hin, um, sag ich mal... Gott anzubieten, also ich will bei sowas denn arbeiten, um Menschen zu helfen, Alter. Ich will's nicht. Okay, legen wir uns mal alle wieder ab. Mein Bruder regt sich ab. Ja. Zum Muttertag, du Nutte. Ey, erzähl doch mal. Du hast meine Erde beleidigt. Wo wohnst du? Ich schmeiß dich schon hoch. Was, meine Mutter? Ich komm gleich. Ey, Alter, der lebt aus deiner Mutter, macht meinen Sack zu Diamanten. Ihr habt doch nicht mehr alle Tabs offen, ernsthaft. Wie war denn die kulinarische Verpflegung? Wie war das Bier? Gab's auch nur so Hummus und irgendwie... Ja, so Fritz Cola, musst du noch nach dem Wetter fragen. Martje-Ding und irgendwie Bier war irgendwie Berliner Kindl oder sowas, aber die hatten halt auch nur 0,33, das sind halt so Bierklopfer, die trinkt man ein oder zwei Schluck, je nachdem wie man genießt, und dann, keine Ahnung, er hat nicht mal mehr einen halben Liter Bier, also zum Kaufen. Aber es klang ja schon so von den Tweets her, als ob Alkohol da eine wichtige Rolle spielt. Ja, definitiv, ja, weil sonst anders kannst du es ja nicht aushalten. Hast du eigentlich einen neuen Flachmann geholt? Ah, nee, leider nicht. Ich bin nicht dazu gekommen. Sonst hätte mich auch meine Frau wieder geschlagen, wenn ich jedes Mal einen neuen Flachmann anbringe. Ja, ich hätte ihn ja abgenommen, danach hätte es mir per Post schreiben können. Ja. Also welche Speaker hast du dir denn jetzt eigentlich genau angesehen? Jetzt hast du da diesen Saudi dir da reingezogen. War es auf diesem einen Panel, wo es um Hate Speech ging? Oder war das alle Panel? Alle Panel, durchgehend. Alle ohne Spaß, also du hast in so gut wie jedem Panel hast du, Hate Speech war so Trending Buzzword und irgendwie Diversity ist so ein Standard Buzzword und dann hast du irgendwie so 3 Hate Speech pro Minute und irgendwie Diversity alle 5, je nachdem wie viel der Vortragende zu sagen hat. Und der Panel, der es für mich eigentlich komplett abgeschossen hat, war Digital Colonialism, wo dann 2 Südamerikanerinnen auf der Bühne saßen und noch ein Typ. Und dann meinten die so, ja, Facebook, das ist eine Form von Kolonialisierung des Internets und Facebook ist gar nicht umsonst. Also da steht zwar for free, aber es ist nicht kostenlos. Wenn eine Seite umsonst ist, dann bist du die Ware. Ja, das habe ich schon vor 10 Jahren gehört, ne? Und ja. Und das war denen aber irgendwie unbekannt. Und dann haben die so Aktionen gemacht, wo man Facebook-Gruppen gründet und da Bilder reinpostet in geschlossene Facebook-Gruppen als Widerstand gegen die Hegemonialansprüche von Facebook übers Internet. Und dann haben sie das dokumentiert und Screenshots davon gemacht. Und dann hat der eine ein Gedicht aus seinem Tagebuch vorgelesen, wo sie dann dokumentiert haben, wie sie Bilder in die Gruppen in Facebook reinposten. Und der Vortrag, der hatte so viele Buzzwords, dass sogar die Leute von der Republika aufgestanden sind reihenweise. Aber der Vortrag war so unterirdisch, dass ohne Spaß, kein Wunder wart ihr mal eine Kolonie. Also ernsthaft. Ich habe nur den Anfang davon angeguckt, weil es auch schon veröffentlicht und ich fand das ganz schön krass, wie die dann da irgendwie meinen so, ja, wir reden hier jetzt untereinander. Ja. Wir reden jetzt hier zusammen so, weil es ist ja irgendwie die Afro Voices und irgend so ein Zeug. Also ohne Spaß, ich bin echt kein Mensch, der irgendwem was Böses wünscht, aber als ich mir die angehört habe, dachte ich mir, wenn euer Land pleite geht und alle bei euch so sind wie ihr, dann weiß nicht, das ist es einfach nur verdient, sorry. Ihr seid einfach Versager von vorne bis hinten hin. Das war einfach so intellektueller Dünnschiss. Also so dumm zu sein, ist schon fast eine Kunstform. Also so Leute gehören in den Zoo, ohne Spaß. Oder halt auf die Republika, aber ernsthaft, weißt du? Ja. Ich habe noch über Schwarze gesagt, die sind dumm, die gehören in den Zoo, ja? Genau. Zitat! Genau. Ja, nee, aber ja. Ist das echt schon fast schön, dass die das aufzeichnen, weil das ist einfach so ein Fremdschämen auf RTL Verdachtsfälle-Niveau. Weil wenn jemand sich wirklich überlegt, so ich halte jetzt eine Rede und ich bin so dumm, dass ich, keine Ahnung, ich bin nicht ein Opfer von dem Zika-Virus oder was. Also ich denke wirklich nur. Es war einfach nur heftig. Ich meine, ohne Spaß, selbst Archeo-Gaming fand ich besser wie den Vortrag. Ja. Und das will was heißen. Also, okay. Ohne Spaß. Geil. Und ich war... Es ist besser als Archeo-Gaming. Bei Archeo-Gaming wäre ich aber gern da gewesen, wenn einfach so dann irgendwie so kurz vor Ende dann so Publikum sitzen. Hey Dom! Hey! Du hast mich böse Sachen im Internet genannt. Na, willst du jetzt einen auf die Fresse haben? Und dabei musst du aber auch eine Pferdemaske aufhaben. Pferdemaske? Ja. Nee, aber mir hat das... Erklär mal. Na, wegen BoJack Horseman. Da wird er wieder arbeitsunfähig, der arme Dom. Der hat doch eine Folge BoJack Horseman geguckt und da ist die Hauptfigur ein entsprechendes Pferd. Ich habe diesen dämlichen Podcast schon wieder vergessen, ey. Ja, aber weiter, ich glaube, da fehlt dir noch was. Du wolltest noch was dazu sagen? Ja, halt, das mit dem Südamerika-Vortrag, das hat mir halt auch besonders wehgetan, weil ich auch in der NGO, wo ich aktiv bin, seit keine Ahnung, seit Ewigkeiten, seit Jahren mich eigentlich auch in die Thematik dort reinlese und wie man es den Menschen dort erleichtern kann, wie sie leben und dass sie das aufarbeiten können, was die Amerikaner da mal an Diktaturen ins Amt geputscht haben während dem Kalten Krieg. Und ich, das ist eigentlich so ein Thema, wo ich schon immer dran bin und wo ich dann aber diesen Vortrag gesehen habe, wo ich noch die Hoffnung hatte, dass das jetzt Leute wirklich von Südamerika sind, die halt die Republika nicht kennen und denken, dass das eine ernsthafte Veranstaltung ist und wirklich was zu sagen haben. Und aber kam halt nichts rum. Also einfach nichts. Ja, ja, ja. Das ist, es gibt bestimmt genug Leute, die noch denken, das wäre so diese total undergroundige Grassroots-Veranstaltung, ja, von so Medien-Underdogs. Naja. Es war ja sowieso das Geilste, wie sie ja so Anti-Establishment und Anti-Kapitalismus und so sind. Und wen hatten sie alles da als Sponsoren? Deutsche Bank. Ja. Mercedes, Microsoft, Google. Daimler. Ja. Das ist ja noch der Witz. Wir haben ein Panel über Panama Papers in the Age of Lügenpresse. Und dann stehen sie vorne und sagen so, ja, wir finden ja Panama Papers so toll, wir müssen es noch Jahrzehnte interpretieren, weil wir die Daten nicht freigeben wollen und wir das selber durchlesen müssen. Wir müssen unsere Arbeit machen als Journalisten und tralala. Dann denke ich mir so, okay, da ist auch noch Daimler, Microsoft, alle eure Sponsoren haben irgendwo irgendwas mit Steueroasen zu tun. Schon allein eure Berichterstattung, wie ihr das Framen tut, dass ja nur irgendwelche Leute aus dem Mittleren Osten und aus Russland Steueroasen verwenden und nicht irgendwie die City of London in London ein extraterritoriales Gebiet ist, erklärt von der britischen Regierung oder Luxemburg, wo eigentlich wir genauso drinstecken. Und ihr meint jetzt, dass ihr damit den Vorwurf der Lügenpresse abschmettern könnt, wenn schon allein die Zeitung selber, in der Bericht erstattet wird, auch schon Steueroasen verwendet, also der Medienkonzern von der Süddeutschen. Dann denke ich mir einfach nur, Leute, ihr seid einfach so am Arsch. Ihr seid behindert. Ohne Spaß. Und nee, nicht mal mehr behindert. Behinderte Leute sind cool. Die hingewaschen, glaube ich, ja. Die sind einfach total hirnverbrannt. Also die sind nicht dumm, also die sind nur... Ja. Ja, einfach so, Gehirnwäsche, weißt du, einfach so eine ideologische Prägung und dann einfach so... Von Propaganda versiffte... Ja. Intellektuelle Horror-Freak-Show, das trifft's noch am besten. Ja, das sind Scheißhaufen Polierer und die machen das auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau. Was? Hohes intellektuelles Niveau? Ja. Nee, das war so nicht cool, mal beim Scheiße polieren. Ich wollte doch auch mal sarkastisch sein, weißt du, jetzt hat halt eben hier unser Fabi Hawaii jetzt so schön ätzend zynisch, ja, dachte ich mir, ich mach mal mit hier. Aber der Grund, warum ich das eigentlich gefragt habe, was du dir angeguckt hast, ist, weil ich wollte eigentlich eine Überleitung machen und da frage ich dich einfach mal, hast du dir zufällig ein Panel angesehen von Laura S. Dornheim? Laura S. Eins von den dreien auf der Republika. Ich kriege mich gar nicht mehr dran. Was, die hatte drei Panels? Ja, nicht nur das. Und in einem der Panel hatte sie zum Beispiel die Partnerschaft von ABP, also diesem Adblock Plus, mit Flatter vorgestellt, ja, als Spokesperson für ABP, beziehungsweise die Firma, die dahinter stand. Und interessant an der Geschichte ist, ich muss mal eben kurz ein bisschen ausholen. Und fangen dafür an mit Sascha Pallenberg. Sascha Pallenberg ist ja vor einer Weile im Januar mal mit, Moment, ich hatte sie gerade noch, und zwar mit der Laser-Uschi zusammengeknallt, weil die hatte sich bei Wired über einen Artikel beschwert, dann ging es irgendwie um Barbie-Puppen, eine ganz banale Scheiße. Und Sascha Pallenberg, dem diese Femme-Trolle schon lange ein Dorn im Auge sind, hat halt eben gesagt, ja super Wired, seit er vom Femme-Troll eingeknickt hat, hat toll gemacht. Und dann gab es halt noch einen Schlagabtausch von den beiden im Internet. Und als Resultat hat dann halt eben die Clique um Laser-Sushi hat dann halt eben von den Veranstaltern der Republika verlangt, dass halt eben der Pallenberg zukünftig nicht mehr auf der Republika Speaker sein darf. Ne? Anne Wizurek zum Beispiel, die war ja auch Mitorganisatorin bei der Republika früher, hat die direkt angeschrieben. Und zu diesem Dunstkreis um, Anne Wizurek und Laser Sushi, also diese Mina, ja, gehört halt irgendwo auch die Frau Laura Dornheim, ja. Und der Dame kann ich ein paar Worte sagen. Das ist nämlich auch eine Ex-Piratin, die der progressiven Strömung da angehört hat. Und die ist natürlich auch Feministin. Zum Beispiel gibt es hier einen Blog von hier Alles Evolution, wo hier über eine Sendung vom ZDF berichtet wird, wo Anne Witzorek und Frau Dornheim zu Gast waren. Und was hier ganz interessant war, war halt, dass er hier über diese Sache schreibt, in ihren Beispielen gehen sie von einer Rape Culture aus. Also das ging ja auch irgendwie um Feminismus und so ein Zeug. Also die Frau ist halt auch so eine Feminismus-Überzeugungstäterin und die hat halt eine Consulting-Firma. Und ja, ich kann auch gleich mal weitermachen. Also die Sache war halt diese, sie arbeitet... Ich hätte jetzt gerne noch mal kurz erwähnt, dass halt eben der Palmbech davor noch einen Artikel geschrieben hat über die Republika, und zwar in dem Artikel kritisiert er halt eben, dass die Republika sich von der Firma hinter ADP quasi finanzieren lässt und die sich da ein Panel erkauft haben, auf dem sie halt eben sprechen können, und ihn regt halt das wahnsinnig auf, weil es wird ja auch nicht irgendwelche Werbeveranstaltungen oder sowas gekennzeichnet. Und Moment, ich find diesen blöden Namen der Firma nicht. Die hatten aber auf jeden Fall auch... Ja, das ist diese EO. Genau, die waren das. Ja. Die haben ja auch diese Kinderbücher da rumliegen lassen, wie man halt eben sich... Also mit Kinderbücher mit dem Titel Lina und Anton entdecken die Internetwerbung, und es ist eigentlich ein Werbeflyer. Auf der letzten Seite steht dann halt eben, Kinder benutzt APP. Und APP ist halt, ja, ist halt scheiße. Ganz einfach, weil die Firma dahinter betreibt Mafia-Methoden im Sinne von, wir sind hier der bekannteste Werbeblocker, alle benutzen uns, aber wenn du Google oder wenn du Microsoft nicht möchtest, dass ABP dich blockt, dann bezahl uns doch dafür. Und da haben ganz viele Firmen mitgemacht, die sich das leisten können. Und ja, das ist natürlich unter aller Sau. Ja. Das ist halt wie jemand, der Schlangen gegen Gift verkauft und dann halt überall in der Gegend Schlangen aussetzt, damit die... Ja, deswegen, Leute, benutzt kein Adblock Plus, sondern benutzt einfach Adblock ohne das Plus. Oder uBlock Origin finde ich persönlich ganz gut. Ist auch ja. Open Source, und das wird dann quasi von der Community überwacht. Aber es gibt genug Alternativen. Ja. Jedenfalls hat er das Ganze kritisiert, und wie ich schon gerade gesagt habe, die Person, die das ankündigen durfte, war halt die Frau Laura Dornheim. Und jetzt kannst du gerne weitermachen, Chris. Genau, weil die, der Palmberg hat hier nochmal ein bisschen nachgeforscht und dann gemerkt, dass es hier in der Firma von Frau Dornheim auch noch diese Frau Wohlfeil arbeitet, die hier Strategy, Digital Strategy Consulting, New Media, was da gar nicht was, also in ihrer Consulting-Firma da ist. Und diese Dame ist dann hier, wie Herr Pallenberg hier recherchiert hat, auch wird hier verlinkt als Pressekontakt der Republika, also quasi als erster Ansprechpartner. Und mit dem gleichen Bild auch noch. Genau, sogar auch noch mit dem gleichen Bild. Und mittlerweile haben sie diese Seite hier von der Consulting-Seite irgendwie rausgelöscht. Da ist jetzt nur noch die Frau Dornheim drauf. Und das erinnert mich auch sehr stark an Silver Spring Media damals, als Gamergate rausgekommen ist, wo dann da plötzlich die Fotos von Sarkeesian und ihrem Macintosh da von der Seite von Silver Spring gelöscht worden sind. Und diese Dame ist halt eben auch für die, was sagt sie hier, ich bin im Programmteam dabei, das heißt, wir laden Speaker ein, debattieren miteinander, wer ist aus dem Call for Papers auf die Bühne schafft. Also sie ist quasi eine der Leute, die da, wenn der Saudi seinen Vortrag einreicht, dann sagt so, ja genau, der Westen ist schuld, diesen Vortrag kannst du gerne bei uns halten. Und diese Dame, die also in der gleichen Firma arbeitet wie Frau Dornheim, in der gleichen Consulting-Firma, die ist also dafür verantwortlich, was in der Republika da passiert, wo halt eben auch dieses bezahlte Panel da passiert ist, was halt nicht richtig gekennzeichnet wurde als bezahlt. Und der Herr Pallenberg, der hatte ja auch, das kann man sich auch bei YouTube angucken, sehr gutes Video, wo er auf der CeBIT war letztes Jahr. Da hat er sich ja mit jemandem angelegt von dieser Consulting-Firma Sinna Schrader, hieß den, glaube ich. Und die betreiben ja so eine Internetseite, die von E-Plus bezahlt wird. Und da reden sie halt viel darüber, dass das halt nicht richtig gekennzeichnet ist als bezahlte Internetseite sozusagen, wie das dann sein muss. Und der Typ von dieser Sinna Schrader-Firma meint dann halt so, das fand ich sehr bezeichnend, wie er dann so sagt, so ja, wir haben aber gemerkt, dass die Leute, wenn das bezahlt ist und wenn man das sieht, dass sie dann da nicht so richtig drauf anspringen, und deswegen ist das dann marketingtechnisch besser, wenn die das halt eben nicht merken. Und so. Ah, ja. Das war ja auch schon eine ziemlich krasse Aussage. Und ein Mitarbeiter von dieser Sinner-Schrader-Firma ist ja auch dann in diesem ganzen Hin und Her da zwischen Pallenberg und Delta Sushi und wo sie dann immer gemeint hat, so, oh, er liest meine Tweets alle mit und er schickt mir seine Belästiger, weil er auch irgendwie so ein Tweet ist rausgeschickt. Da kam dieser Sighting-Fuzzi ja dann so an und meinte so, ja, das ist ein ganz schlimmer Typ und so. Also, die haben da so richtig Beef. Und ja, das war hier halt dieses Panel, Helping Journalists Make Money Online. Und ja, dann steht hier halt irgendwas mit Partner und so, aber es ist halt nicht richtig gekennzeichnet, dass sich das jetzt hier halt um ein bezahltes Panel handelt. Hast du mal wieder ein schönes Beispiel halt, ne? Wie hat der Pallenberg es ausgedrückt, für so opportunistische Personen, die sich da in diesem Filz sehr wohlfühlen und überall ihre kleinen Pöstchen abräumen und so, ja, weil aus seinem Artikel geht ja auch hervor, dass halt eben diese Gespräche, die sie da geführt hat mit IO, ja, das war ja schon Wochen vor der Republika, bevor sie da überhaupt als Speakerin, glaube ich, eingeladen wurde sogar, und dass es dann sehr hoppla hopp ging auch damit, ne. Man muss sie da natürlich auch aktiv dafür gearbeitet haben, was ja finde ich natürlich sehr interessant. Auch Sinn, also, wenn sie für die arbeitet, für dieses Unternehmen, das wird ja auch in dieser Tweet-Kette hier, zeigt ja das ganz gut, dass sie da halt eben dann da angeheuert wurde, das sagt sie hier. Also sie hatte hier irgendwie schon mal eine Frage rausgeschickt am 26. April, wer von euch verdient Geld durch Flutter? So, I'm interested. Und dass sie hier dieses Office von AdBlock Plus aufbaut, das ist hier in diesem Tweet vom 1. April. Und da, also das ist jetzt ziemlich frisch und ja, sie ist dann halt eben da jetzt für zuständig und hat da halt natürlich ein eigenes Interesse und auch ihre Mitarbeiterin natürlich dadurch ein eigenes Interesse. Ja, und der Pallenberg nennt das dann hier als Kaffeefahrt mit der Republika. Das fand ich auch sehr schöne Wortschöpfung. Ist ja auch so, ey. Ja, da habe ich halt eben auch so ein bisschen das Gefühl, auch allein an der Tatsache, dass Microsoft da jetzt als Sponsor dazugekommen ist, dass da jetzt der Botschafter von Amerika einen Vortrag hält, da habe ich halt eben auch das Gefühl, das sind halt so viele Leute, die sich gerne in dieser ganzen Netz-Community da so ein bisschen ihre Hände in Republika waschen wollen, so nach dem Motto, ja hier, wir sind zwar irgendwie die größten Abbrecher, aber how do you do, fellow kids? Genau, richtig. Wir haben ja auf unserer auf der hippen Tagung ein bisschen gesagt, dass wir Diversität gut finden und Hate Speech böse finden, also habt ihr uns wieder lieb. Ach, das machen die regelmäßig auch auf diesen ganzen amerikanischen Hacker-Veranstaltungen. Dann hast du mal einen vom NSA, ja, oder von der CIA und so, ne? Und dann sind die alle so total cool und erzählen dann von den Techniken und alles, aber dass die halt eben davor Milliarden von Menschen abschnorcheln und so, ne? Das kannst du halt eben nicht, das kannst du halt nicht unter den Tisch fallen lassen, ja. Und siehst du hier halt auch wieder, ne, dass halt eben diese riesigen großen Firmen, die ja auch teilweise da, wenn man dieser bei den Datensammlungen, die ja anlegen, beteiligt sind, ja, wie Microsoft und Google, ne, dass sie halt eben die Republika finanzieren und dann dementsprechend auch Speaker stellen dürfen. Ich würde bei der Republika sogar so weit gehen zu sagen, dass du, wenn du dir die Leute dort genau anschaust, dass du überall ein bisschen Dreck finden wirst, weil keiner von denen kann wirklich irgendwas. Jeder versucht verzweifelt irgendwas darzustellen. Jeder von denen wäre gerne ein neu reicher Internetmensch, der irgendwie mit dem Internet Geld verdient. Aber die sind halt einfach arbeitsscheu, würde ich sagen, und machen dann da irgendwelche Vorträge, wo sie einfach nur Buzzwords verwenden. Wenn es dann noch mit der Journalisten-Media-Convention auf einem Haufen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass, also ich möchte sie jetzt nicht pauschal abverurteilen alle dort, aber da gibt's einfach Korruption hinter jeder zweiten Ecke. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass die Leute sich wirklich nur dort treffen, um nur über Diversity zu reden und dann mit so Sprüchen anzukommen wie Diversity is good because it's diverse. Also es ist... Was? Ja. Ja. Ja. Das Wasser ist nass. Ja. Das ist doch auch, dass diese Leute ja unglaublich viel diese Kalendersprüche benutzen. Auch, ich weiß nicht, du hast Laurie Penny auch gesehen, hast du gesagt. Ne? Ja, es war äußerst erotisch. Nein, ohne Spaß. Wie viel Popel hat sie auf der Bühne gegessen? Ich weiß nicht, also intellektuelle Popel andauernd, also im 12-Sekunden-Takt. Also es ist... Lori Penny hat halt auch die mega piepsige Stimme. Das ist gut, das ist auch eher ein Charaktermerkmal, aber von dem, was sie auf der Bühne runter erzählt hat, das war halt nur, ich weiß nicht, Harry Potter, da gibt es schöne Fandoms, wo Harry mit Malfoy schläft und irgendwie Dumbledore ist jetzt mittlerweile schwul und zu irgendeinem Grund interessiert uns nur die sexuelle Ausrichtung von den Leuten und it was such a such an interesting turn that they took the Ghostbusters movie and now it's a different gender and that's so crucial for our culture that we break the old stereotypes and narratives and it's, kann ich mich nicht eigentlich so auch mal als Schwuler cool. beschweren, wie Feministen sich immer an Schwulen aufgeilen? Ja, also kannst ohne Spaß. Aufhören, das finde ich nicht toll. Als Schwuler sage ich das jetzt mal, hört auf damit, sonst gibt es gleich ein Harassment-Panel und so, dass ich mich davon unterdrückt fühle von euch. Und ja, objektiviert bitte nicht die Homosexuellen, nur weil ihr heterosexuellen Sex widerlich findet. Ja. Ich meine, so war das schon immer, sage ich mal. Wenn du dich als Schwuler outest, dann kriegst du sofort, wie alle Weiber sofort kommen. Oh, ist so toll, ist so toll, kannst du mit mir shoppen gehen? Ja, du verlierst dann halt auf einen Schlag gleich dein ganzes Gefahrenpotenzial, weißt du? Hier der Stachel in deiner Hose ist dann nicht mehr gefährlich und so, ja. Man guckt dir den einen Homo aus Kanada an, der den einen da zerstückelt hat. Aber ist echt so, wirklich, ne? Ich weiß doch damals, wo ich als Hausmeister im Theater gearbeitet habe, da waren ja auch vorwiegend junge Frauen, die dann halt da geprobt haben und sowas alles und am Anfang alle so, kommst rein in den Raum, alle hören mit dem Gespräch auf, gucken auf den Boden und so, weißt du, und dann irgendwie nach einem halben Jahr ging es dann mal wieder, ja. Aber ja, echt. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist hier bei diesem Panel, ich hatte mir das noch gar nicht angeschaut, was der Botschafter da gehalten hat, das ist hier zusammen mit dem Chefredakteur von Vice Motherboard. Ja. Und die sind ja auch ganz groß im, oh mein Gott, das Internet ist so männerzentriert und die hatten ja auch damals den ersten Artikel von der, also den ersten Artikel, wo es um GEMA ging, obwohl der Name noch nicht erwähnt wurde, von der Stefanie Loh aus vom Missy Magazin verbreitet. Also der saß hier über, da ging es um politische um Wahlen und wie dann da digitale Technologie bei Kampagnen irgendwie eingesetzt wird. Also auch halt so ein Hipster-Thema, was die ganzen Consulting und was da gar nicht, was Leute da irgendwie gut finden. Und die Witzorek war ja auch mal Consulterin oder ist noch Consulterin oder so, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn die da, also das ist halt lustig, dass solche Leute da immer damit beschäftigt sind, sich zu überlegen, wer jetzt da einen Vortrag halten darf und so, die da irgendwelche Firmen beraten und dass den Aushilfsmarxisten und diesen ganzen Linken da das nicht irgendwie mal ein bisschen sauber aufstößt, finde ich auch sehr interessant. Ich finde es genial, wie sie halt nicht merken, was für eine unholy Alliance das einfach ist. Also ich kann mir da immer nur an den Kopf fassen und ich meine, gut, ich bin auch immer gerne so ein Tinfoil-Hat-Mensch, also ich mag es einfach, mir wilde Theorien zu überlegen, aber für mich macht es einfach so einen Controlled Opposition-Eindruck. Also damit kannst du den zivilen Widerstand gegen Internetüberwachung super klein halten. Wer will denn zur Republika gehen, wenn er wirklich was gegen die NSA zu sagen hat oder über die Überwachung, die jetzt auch vom BND weiter ausgebaut wird? Also niemand will dort zu den Leuten auf der Republika gehen, was alles nur Idioten sind. Wenn du da anfängst und sagst, ja, die können in die Firmware vom Router hier die Spähprogramme reinhauen, dann gucken sie dich an und sagen, du hast weiße Haut, tu mich nicht hier unterdrücken. Mal eine Zwischenfrage, weil mich das gerade wirklich interessiert. Weiß jemand, wie ist denn Republika und Chaos Computer Club? Ist das identisch? Es gibt Überschneidungen? Nee, aber es gibt ganz viele Überschneidungen, weil viele vom CCC halt eben da auch Speaker sind. Ne? Okay. Das Ganze halt eben mit neuen Medien und so auch interessant genug ist für die. Diese Clique halt eben, die hat das alles so ein bisschen gehijackt. Und ich glaube, dass die Republika auch einen großen Teil daran hat, dass diese ganze Netzszene generell so abgedriftet ist. Also wenn man sich mal anhört, was der dieser Beckedahl oder wie das da heißt, Backedahl oder so, ich vergesse immer wieder, der Erfinder von dem Ganzen, wie der so redet, dann merkt man schon, dass er halt eben diese Überzeugung halt auch schon hat, so Social Justice-mäßig. Und deswegen, und ich glaube halt eben, dass diese Leute da, also Chaos Computer Club wird sicherlich nicht immer so drauf gewesen sein, wie er das jetzt ist. Also wir hatten ja da, glaube ich, auch drüber geredet, als die, deren Veranstaltung Anfang des Jahres war, da hatten die ja dieses Flüchtlingsthema da so groß irgendwie ausgebreitet und da so einen unglaublich dämlichen Keynote-Vortrag da gehalten von auch so einer, die irgendwie meinte, man darf sie nicht fragen, wo sie herkommt, weil das wäre rassistisch oder irgend so ein Unfug. Und das also in diesem ganzen, diese ganze Netzszene hat sich da halt komplett von vereinnahmen lassen. Ja. Von dieser ganzen Feminismuskritik und diesem ganzen Zeug. Und das habe ich halt auch in der Piratenpartei da ganz stark gemerkt. Ne? Also, weil da gab es ja halt auch viele Leute, die irgendwie, und das hatte ich auch vor kurzem gewusst, ich wusste das gar nicht, der Danisch war wohl auch mal in der Piratenpartei und hat dann halt gemerkt, dass ja diese ganzen Leute da alle irgendwie waren, weil er hat das halt so beschrieben mit, ja, und dann bin ich da hingegangen und die waren alle so kompetent und die wussten so gut Bescheid und dann war ich eine Weile da und dann kamen halt diese ganzen neuen Leute da irgendwie alle rein und meinten, hier gibt es so wenige Frauen und so ein Zeug und das habe ich halt auch haargenau so erlebt, ne? Also das ist schon echt wahr. Also deswegen bin ich ja dann halt auch auf dieses ganze Plastzeug und so, als ich das gemerkt habe, so dass das auch alles ablief. Da, das ist halt so das Standardding. Ne? Die fallen da irgendwie ein und sagen so, ja, hier ist es alles zu männlich und zu weiß. Und dann geht die Scheiße da irgendwie los. Da kann man sich fast fragen, wie die Netzgemeinde gegen ACTA noch Demonstrationen hinbekommen hat und dann auch zum Beispiel in Stuttgart mehr als 10.000 Leute auf der Straße waren, was für Stuttgart recht viel ist, und wie jetzt plötzlich bei TTIP und CETA irgendwie die Netzgemeinde so ganz ruhig ist und sich gar nicht so richtig mehr noch meldet. Und bei ACTA ich hatte da was anderes gelesen, aber ich muss es gerade nachgucken. Heute gab es nämlich zufällig eine Diskussion, Demonstration gegen TTIP, warte. Ja, es gibt Demonstrationen, aber die Frage ist halt, welche Leute, also ich war ja hier bei dieser Großdemo, als Obama hier in Hannover war bei mir. Und naja, das ist halt wieder so das übliche Ding. Du hast nämlich die Gewerkschaften da, du hast irgendwie ATTAC da. Ja. Also es scheint schon was zu passieren. Also ich sag's, willst du mal gerade kurz hier reinwerfen? Also 1000 demonstrieren in Rom, okay, kilometerlanger Protestzug in Hannover, das war dann deiner, ne? 23. Das war das große Ding, das waren 90.000 oder so, glaube ich sogar. Ja, aber halt nicht mehr von der Netzgemeinde, das ist halt das Ding. Ach so, du meinst jetzt online nur. Ja, also die Netzgemeinde macht halt nichts mehr. Auf der Republika, TTIP, CETA habe ich irgendwo mal am Rand gehört und das war. Ja, aber welche Leute gehen auf die Republika heutzutage? Ja, das sind halt irgendwelche Blogger und möchte gern Journalisten und halt eben richtige Journalisten und halt Lobbyisten wie die Laura Dornheim. Ja, ja, aber auch auf dieser TTIP-Demo war das wieder alles relativ. So eine Journalistenveranstaltung halt. Ja, ab von, also die meisten Leute sind da halt so halb informiert, aber wissen halt alle ganz genau, dass es bitterböse ist, ne? Mhm. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemerkt, weil ich wollte denen da auch wieder kommen mit, als ich da damals bei Sargon in seinem Stream war, da hatten wir ja auch diesen Typen, der da das TTIP verkauft in der Europäischen Union und so, die ganzen Sachen, die der da gesagt hat, war ja auch ziemlich interessant, wo er da irgendwie meinte, so, das wird geheim gehalten und geheim verhandelt, weil damit Afrika uns kein besseres Angebot machen kann und solche Sachen. Ne? Das fand ich halt schon ganz interessant, das mal so zu hören, wie die das denn überhaupt verkaufen und warum die überhaupt meinen, das wäre eine gute Idee. Aber wenn du das solchen Leuten erzählst, so dann, ja, keine Ahnung, gucken die auf den Boden und danach verteilen sie ihre Flyer über Chlorhühnchen da irgendwie weiter, ne? Oder was die irgendwie meinen, was da irgendwie wichtig ist. Und ich dann gesagt habe, so, dass diese American Chamber of Commerce, die das pusht, dass sie schon seit Jahren da in Amerika Stimmung machen für diese ganzen Schiedsgerichte, für diese Mandatory Arbitration Klauseln, dass man in Verträgen schon geregelt hat, so dass man die Leute zivilrechtlich nicht anzeigen darf und solche Sachen. Hat die alles nicht interessiert. 2013 gab es hier in Hannover eine Podiumsdiskussion, die von dieser American Chamber of Commerce veranstaltet wurde, für die Bundestagsdirektkandidaten, wo ich natürlich nicht mit eingeladen war, aber ich habe das natürlich mitgekriegt und ich sag so, ja, hier, so nah sind die hier schon dran, ne? Die machen hier direkt in den Wahlkreisen schon Veranstaltungen, so wichtig ist denen das ganze Zeug. Ja, alles, ach, ist das so, naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier ist mein Flyer über dieses und jenes Bullshit-Thema, was hier mit überhaupt nichts zu tun hat und so ein Kram. Also das, damit triggerst du mich auch, weil bei solchen Sachen denke ich mir auch wieder, so sind zwar viele Leute da und so, aber oder hier was Stuttgart und so angeht, ne? Vor mir sind da so welche rumgelaufen mit so einem Stuttgart 21 Umhängding irgendwie, ne? Das ist denen auch egal. Also da ist eine Demo, da rennen die halt hin und dann hängen die sich das halt um, ob das damit irgendwas zu tun hat oder nicht. Das interessiert die ja nicht. Und ja, also speziell was TTIP jetzt angeht und die Netzgemeinde, da hat aber der Weckedahl oder wie er jetzt auch immer heißt, in seinem Eröffnungsvortrag schon darauf hingewiesen, dass viele Sachen, die in diesem ACTA-Abkommen vorgesehen waren, jetzt in diesem TTIP-Abkommen auch vorgesehen sind, ne, um die jetzt quasi unter neuem Namen dann wieder irgendwie durchzupushen. Also super, Pipa, ACTA, das ist TTIP, das ist immer dasselbe, immer dasselbe. Ja, also es gibt auf jeden Fall gute Gründe, wenn man sich, wenn man gegen ACTA war, auch diese TTIP nochmal abzulehnen. Ja. Ja. Ich war da auch vor 2 Wochen, war ich auf einer Pro-TTIP-Veranstaltung hier in Stuttgart, was von so einem amerikanischen Verein war, irgendwie Freedom e.V. for German American Friendship und von der Stuttgarter Zeitung. Und dann haben sie halt auch Pro-TTIP halt ihre Dinger gehabt, gut, kostenloses Frühstück bekommen. Vortrag war zwar um 8 Uhr morgens, es war schon früh war, aber konntest halt frühstücken und so. Haben sie halt auch amerikanischer erzählt. Zeit wahrscheinlich. Ja, und dann meinten sie aber halt auch so, ja, es ist halt wunderbar mit TTIP und das wird voll toll. Und der Brot-TTIP-Heini meinte dann noch so, ja, und CETA, die Leute haben sich ja dafür gar nicht richtig interessiert und die Öffentlichkeit hat es ja gar nicht richtig wahrgenommen. Die sind jetzt nur so random dagegen, die kennen sich ja da selber nicht mit aus, und da denke ich nur so, 2013 bin ich bei ATAC rumgehockt mit den Leuten, wo wir dann angefangen haben, Kampagnen zu planen, wie wir denn die Leute erreichen, weil ja die Journalisten eh nicht drüber Bericht erstatten. Dann bin ich auf einem Pro-TTIP-Panel, wo dann der Typ meinte, ja, da hat man ja auch ganz erst zum Schluss darüber Bericht erstattet. Also so wichtig kann es ja den Leuten gar nicht sein. Dann denke ich mal auch so, jetzt komm man. Ja, auf dem Pro-TTIP-Panel, was von der Zeitung veranstaltet wird. Ja. Und diese Podiumsdiskussion in Hannover war übrigens auch moderiert von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Ja, und wo ich mir halt auch schon denke, so, ich meine, Moderation ist auch nicht unbedingt einfach, also da dann wirklich ausgewogene und auch schwere Fragen zu stellen, ist auch nicht einfach. Aber zum Teil kann man dann halt auch schon sagen, Moderation ist halt kacke. Hast halt keine Ahnung als Journalist drüber. Stellst nur so ein paar Fragen wie Chlorhühnchen gut oder schlecht, aber Internet haben sie halt noch nicht mal mehr einfach nur erwähnt, dass du dann denselben Datenschutz hast wie in den USA, nämlich keinen. Und hast du dann als NSA einfach nur Random Internet Corporation .limited gründest, und dann damit dann alle Daten legal abgreifen kannst von den Leuten. Und what the fuck? Gar kein Rechtsbruch dann mehr ist. Da kannst du bei Facebook dann die Daten einkaufen, weißt du? Über sowas erwähnt man gar nicht, aber man redet dann über das Chlorhühnchen. Also sorry. Ja. Ja, dann kommt direkt der Schock, ne? Und wie sich das anhört, das wissen wir alle. War das deine Mutter beim Scheißen? Ich hab grad gefurzt. Ach, da lockert die Stimmung mal ein bisschen. Ist ein bisschen verspannt geworden. Also, keine Hoffnung für die Zukunft. TTIP kommt auf jeden Fall. Können wir nichts gegen machen. Ja. Das ist Republikaner, aber furchtbar. Kann man ohne Alkohol gar nicht aushalten. Ja, kann man auch nicht. Hat nicht mal Popel gegessen. Nichts zu lachen. Ja, okay. Macht das ja auch nicht lächerlich, aber ich muss halt mal ein bisschen... Nein, das ist... Ich muss halt unsere Zuschauer wach halten, damit die auch dabei bleiben. Da gab es noch ein richtig geiles Panel, ohne Spaß, Leute, The Period in the Digital Age, wo man dann sich drüber unterhalten hat, auf welchen Social-Media-Plattformen das in Ordnung ist, vollgeblutete Unterwäsche zu posten und... Ach, das ist Period, okay, oh Gott. Oh ja, Gott. Oh Gott, daran habe ich gerade gedacht, aber ich dachte... Das kann nicht sein, dass es darum gegangen ist. Meine Reaktion, wenn es um vollgeblutete Unterwäsche geht, ne? Und das Geile war dort auch noch, da gab es dann halt auch die Free-Bleeding-Szene und dann hat man halt auch so gemerkt, dass die Referentin die Free-Bleeding-Szene gar nicht verstanden hat, dass das mal ein Joke von 4chan war. Ja. Und ja, und das wusste halt die Frau nicht, die da das den Panel gehalten hat. Aber wie ekelhaft, wenn ich Free Bleeding betreiben will, da will ich auch einfach überall in der Stadt einfach in der Ecke pissen können, weißt du? Da gab es ja diesen, oh, ich kriege das blöde Zitat nicht mehr auf die Reihe, wo es irgendwie hieß, ja, wenn du nur lange genug so tust, als wärst du ein Idiot oder Witze über Idioten machst, dann ziehst du irgendwann die richtigen Idioten an. Wie ging das Zitat nochmal richtig? Weiß das einer von euch? Bald bekommen wir noch Designated. A community who gets his jokes from... Nein, warte, wie war das noch? Naja, nein. Aber das ist halt eben, ja. Das ist halt das Free Bleeding. Ne? Das ist so wie Bald for Bieber oder Pissing for Feminism. Ja. Das ist so. Da haben sich dann Frauen, voll gepisst, weil Fortune den Joke gemacht hat, hat es quasi so mit Troll-Accounts auf Twitter gepostet. Ich pisse mich voll, weil Vergewaltigungsopfer in der Angstsituation das auch machen. Und um zu zeigen, dass es nicht schamhaft ist, ja, machen wir jetzt Pissing for Feminism. Ja. Kann ich mehr. Oder hat die das wurde dann ja haben aber die Feministen in die Hose gepisst, ja? Ja? Nee, das weil das wurde nicht angenommen. Die drei, vier Accounts, die das waren, die waren alle frisch gegründet. Also das, da ist keiner drauf reingefallen. Nicht so wie bei der Bleeding-Nummer, auf die sind ja ein paar Leute reingefallen. Ich habe bestimmt irgendwelche Tweets von irgendwelchen Low-Follower-Frauen, so Mädchen gegeben haben, bestimmt, die das denn wirklich gemacht haben. Kriegen es aber nicht mit. Also ich weiß nicht, ob es fake war, Gott. Aber ich habe auf jeden Fall Bilder von welchen gesehen, die gemeint haben, ja, das haben die wirklich gemacht. Ja. Musst du natürlich auf den Chans immer, also auf den Imageboards hinterfragen, die Info, klar, ja. Aber ich kann mir das einfach gut vorstellen. Und ich meine, solche Sachen wie dieses Free Bleeding und Bord for Bibel, das zeigt ja auch einfach, wie leicht sich so eine Ideologie missbrauchen lässt, um die Leute halt zu irgendeiner total verrückten Scheiße zu ermutigen. Ja? Da waren die dann noch stolz drauf. Oh Gott. Ja, das schaffst du ja sowieso, wenn du diese ganzen Challenge-Kanäle auf YouTube anguckst, wo diese ganzen Challenge, wo sie sich fast das Leben nehmen. Eisbucket-Challenge und dann schlagen sie sich fast einen Schädel an mit Wasser. Eisbucket und so ist ja alles noch ganz harmlos, aber wenn sie jetzt zum Beispiel, oh, ich habe noch nie scharf gegessen, aber ich hau mir jetzt für YouTube-Video da die schärfste Chili der Welt rein und du siehst, wie sie so halb am Verrecken sind. Oder oder wie war das? Die Bleichmittel-Trink-Challenge gibt's auch. Ja, darin war ja, wie Amanda Todd war ja der Profi drin, ne? Ja, jedenfalls, ich hatte mir auch noch ein Panel angeguckt, aber nur den Anfang, mehr habe ich davon nicht ertragen, weil es zu langweilig war. Aber das, was ich gesehen hatte, da hatte die Dame irgendwie behauptet, es gäbe ja so tolle neue Open-Source-Technologien, die jetzt die ganze Menschheit besser machen und so weiter. Und das Beispiel, was sie dann gebracht hat, war diese Air-Carbon-Nummer. Das war so ein Ding, was der Thunderfoot in seinem einen Video da widerlegt hat, also wo die da behaupten, man könnte irgendwie dieses aus der Luft rauskriegen und daraus dann Plastik machen aus den Gasen und dann irgendwelche Handycover und sowas und irgendwelche Stühle und so daraus bauen. Also dass das geht, ist zwar richtig, aber es ist halt überhaupt nicht energieeffizient und der Thunderfoot rechnet das dann da auch ganz gut vor, also dass quasi so ein kleines Handycover, das ist halt ein Bruchteil alleine schon von dem, was ein einziger Mensch an einem Tag ausatmet, so an dem Gas. Und also es bringt halt nichts. So, damit kann man nicht irgendwie die Erderwärmung stoppen oder so ein Kram. Es ist halt einfach nicht möglich. Und damit ist das natürlich so hingestellt, als wäre das so. Aber da ist dann auch irgendwann die Frage so, Leute, ihr macht da ein Panel über ein Thema, habt ihr nicht vielleicht einfach nur eine halbe Stunde Zeit, in Google das Thema einzugeben und dann euch ein paar Seiten drüber durchzulesen. Weil auch mit dem Free Bleeding oder mit dem Air Carbon, das ist halt so ein miserables Wissensniveau, wo du halt wirklich gar nichts über das Thema weißt. Und dann fährst du aber irgendwo hin nach Berlin, um einen Vortrag drüber zu halten. Dann denke ich mir so, keine Ahnung, ist das damit, ich weiß nicht, fehlt da ein Chromosom oder so? Ich kann es mir nicht erklären. Also, put the chromosome in the basket. Ja. Okay. Und das Gamergate-Panel, ich weiß auch nicht, weshalb. Gab es mehrere? Ja, zwei Stück. Einmal über, ich muss jetzt nach dem Namen gucken. Meme Wars. Meme Wars, ja, das war einmal darüber, wie man Memes klauen tut von anderen Leuten und sie mit politischen Botschaften versieht. Von einem Social Think Tank, der mit Memes Politik verändern möchte. Und dann meinten die so, ja, es gibt aber auch Leute, die Memes nicht zum Guten einsetzen. Und dann meinten sie so, Trump und Gamergate, das sind halt Leute, die Memes abusen und Meme-Cultures aus. Und die haben Meme-Culture nicht verstanden. Die weiß überhaupt nicht, was ein Meme ist. Ein Meme ist nicht irgendwie Pepe oder sowas. Ein Meme ist zum Beispiel, wenn Juden anfangen, über den Holocaust zu jammern, dann ist es ein Juden-Meme. Ja? Das ist ein Meme. Verstehst du, was ich meine? Oder bei Mettlern zum Beispiel, Kelaniten ist ein Meme. Ja? Verstehst du? Klischees, Stereotype, sowas in der Art. Ja? Und da von der Meme-Culture zu sprechen, die halt irgendwie Bilder mit politischem Kontext, ach Gott, Republika, ey, weißt du? Ja. Typisch, ja. Ja, die haben das auch mal erklärt, dann Gamergate, aber natürlich nur komplett das Narrativ, also ja, diese bösen, hassenden und so weiter. Ja, also und dann meinten sie halt, ja, keine Ahnung, weiße heterosexuelle Männer haben sich darüber ausgelassen, dass irgendwie Frauen irgendwas mit Videospielen zu tun haben und die wollen Frauen aus Videospielen raushaben. Dachte ich mir, ja, das wollen wir ganz arg, definitiv. Also, richtig, richtig. Ich meine, nur mein Lieblingsvideospielcharakter ist Lara Croft, ne? Da würden sie damit antworten, ja, das sagst du doch nur wegen der sexistischen Werbekampagnen und Darstellung. Aber wenn dann komme ich halt, ja, bin homosexuell, Fotze. Ja, ich habe diese Woche noch Ghost in the Shell mit einem Clan gespielt, der nur aus Frauen besteht und so. Und dann haben sie halt gesagt, komm zu uns ins Teamspeak, weil da ist die Kommunikation leichter. Ja, das habe ich gerade so ausgehalten. Mir haben sich die Haare aufgestellt und so. Ja, aber ich bin dann gegangen, bevor ich sie gedoxt habe. Also es ist individual. Also ich habe bisher nur weibliche Gamerinnen mitbekommen, die eigentlich übelst chill und korrekt drauf waren. Also. Das war jetzt auch. Das ist halt so typisch, so, das ist wieder das typische, die Leute von so einer Republika, die denken halt, ne, eine Frau ist so und so, ne, die muss so und so funktionieren und ein Mann ist so, ja, und so, genau. Die muss so und so funktionieren und das ist das Böse. So bevormundend, oder? Weißt du? Weißt du, und ich bin halt, es gibt individuelle Menschen halt nur mal. Mensch ist. Ja. Ne? Ich meine, bei der Republika wird es halt auch so sein, dass die sich dann einloggen in CSGO, das 10 Minuten spielen und dann sagen, oh, ich werde die ganze Zeit geflamed, weil ich dauernd sterbe. Die Gamer-Community ist total feindselig. Die sagen alle Faggot zu mir. Ja. Das ist ein Teil von dieser Spielekultur, ist das raffen die überhaupt. Das ist halt Hashtag Neuland. Das sind halt Normen, die das Internet. Das sind genau die gleichen Leute, die gehen zum Fußballspiel, tragen irgendwie Dortmund-Farbe und wundern sich dann, dass sie dann von Schalke-Leuten beleidigt werden und so. Das sind genau die, weißt du? Das sind halt Idioten. Die haben keine Ahnung von der Kultur und das Einzige, was sie halt können, ist sich dahin hocken, so ein Auszug eines Zitats, einer Idee, von dem kriegen, was sie da halt eben gerade machen, ja, und dann schreiben sie aber drei Seiten darüber und glauben, sie wären King Capsule und hätten das. Und was sie halt nicht rein ist, dass sie vor allem im Videospiel ein Trash-Talk zur kompetitiven Szene halt dazugehört. Ja, da ist nicht. Ja, das, wir haben alle ja, genau, das ist es halt. Das ist ja der Feind. Ja! Also das Verhalten, was du in Counter-Strike hast, das hast du ja zum Beispiel auch nicht in MMOs. Ja, ja gut, vielleicht im PvP mal, aber wenn du halt zusammen gegen, wenn du PvE machst, also Player vs. Enemy und am Questen bist oder so, hast du das einfach nicht, ja. Mhm. Und beim Counter-Strike ist es halt ganz normal, das gehört dazu. Du musst nicht nur gut geskillt sein im Abknallen. Vor allem, wenn dich jemand Faggot bezeichnet, dann will er dich nicht Faggot als reale Person bezeichnen, sondern dich als Spieler in dem Game gerade, du Hannes. Ja, genau. Er kennt dich doch nicht mal, warum nimmst du es so persönlich, du Fotze? Ja. Ich meine, es ist halt auch mit League of Legends, das ist halt auch so, das Spiel, wenn du da 100 Stunden gespielt hast, bist du ein fortgeschrittener Noob. Da hast du das Spiel noch nicht mal mehr anderen verstanden, also du kommst noch nicht mal mehr bei den Basics drauf klar, aber du bist so weit, dass man dir Basics erklären kann nach 100 Stunden. Und dann kommen da aber Leute an, die dann halt eine Stunde mal was spielen und sagen, boah, ich wurde geflamed, weil ich ein Bot bin. Wow. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall, ich verstehe nicht, warum die da alle von ihren aus ihren Bohnensäcken rauspurzeln oder so, ja, weil im richtigen Leben, wo halt eben Spieler direkt gegeneinander antreten, Fußball, Rugby, scheißegal was, ja, da ist das ganz normal. Das ist ganz normal. Und warum sollte es dann im Internet bei einem Competitive-Spiel anders sein? Ja, es ist so bescheuert, ey. Die Denkweise von denen. Ja, das ist Hashtag Neuland, das sind irgendwelche Normies, die jetzt das Internet entdecken und die wundern sich, dass das Internet sich über sie lustig macht, weil sie keine Ahnung haben, ja genau. Ja, oder auch allgemein ein eher hostiler Platz ist, sozusagen. Das ist halt so, das war schon immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich finde nicht mal, dass es wirklich ein feindseliger Platz ist. Es ist halt ein rauer Umgangston, aber der ist nicht so böse, wie man hier aufgefasst wird. Das ist halt feindselig, weil wir wissen halt, wie man mit dem Internet umgeht. Wir nehmen uns nicht zu Herzen. Zum Beispiel unser... Random irgendwelche Leute, die... Ja. Ja, ich meine, alleine die Woche unser Schlagabtausch, den wir da hatten, ja. Und die anderen Leute schon alle so, was ist denn jetzt? Was passiert? Hast du es gehört? Ja. Und ich saß hier so, ich habe Tränen gelacht, weil das einfach so geil war. Ich habe das Spiel dann auch sogar mitgespielt, sozusagen, so von wegen, ach komm, jetzt tust du noch so, jetzt tust ja, du ja, genau, genau, antwortest ja. nicht mehr. Und dann denken sich andere Leute bestimmt so, oh mein Gott, da ja. ist gerade. So, jetzt muss Keemstar da kommen und Drama erlösen. Ja, aber wenn man euch kennt, weiß man, dass es komplett übertrieben war. Und deswegen habe ich ja auch geschrieben, so, ach guck mal, Zoe und Randy streiten sich. Ja. Ey, weißt du, der Schwuchtel-Shit-Lord und der Chan-Idiot, so, weißt du? Der Autisten-Lord. So, ja, das autistische Meme-Kid und der Channer. Nicht mehr das autistische Meme-Kid, das autistische Channer-Meme-Kid. Was? Nimm mal den Schwanz aus dem Mund, ich kann dich nicht verstehen. Ja, da stehe ich ja erst so drauf, weißt du, wenn du den Schwanz so richtig in den Hals rammst, dann wird so richtig. Hast du eigentlich noch einen Würgereflex oder wird dir das da weggeflext von den tausenden Schwänzen, die du bereits inhaliert hast? Ich hau mir immer den Staubsaugerschlauch in den Hals tun. Du bist echt in Ordnung. Mann. Oh, weia, sind wir divers heute hier. Ich bin das ist halt das Ding. Guck mal, wenn diese Leute auf dieser Republika, ne, die alle hetero sind, immer so von Schwulen und so reden, mich erleben würden, ne? Ich glaube, ich würde ihnen ihr komplettes Weltbild zerstören. Ja. So der ist ja gar nicht so ein zerbrechliches, fragiles Wesen, sondern der setzt sich da hin und redet von Schwanzlutschen und beleidigt die Leute. Wie reagiere ich denn jetzt? Ja. Weißt du, der macht schlicht einen Spaß raus über Deep Throat, ne? Wenn du richtig so den Schwanz reinrammst, also der daran ist nur der Westen schuld. Und der CIA. Auf jeden Fall der CIA, der ist da dran schuld. Fucking Degenerates. Ich meine, in der scheiß Gaming-Kultur, ich habe meinen Battle.net-Account, der heißt Feminism for the Win. Also, keine Ahnung, ich werde damit nie geflamed für den Namen. Einmal hat einer geschrieben, lol, Feminism. Also, ich werde bei CSGO halt immer geflamed, wenn ich dann so ankomme, wenn die merken, dass ich Deutsch bin, dann kommen Russen meist sofort an mit Nazi. Nazi, ja. Zuckerblatt. Es ist halt so, jeder hat im Internet so seine Rolle zu führen. So, wir als Deutsche sind wir die ewigen Nazis, Amerikaner sind alle fett. Und dumm. Und dumm? Fett und dumm, ja. Briten sind alle teeversiffte Überspasten, die niemand mag. Ne. Franzosen sind Migranten dritter Generation. Ja, ja, Franzosen geben wir mal auf. Also, schmeiß es weg und renn mit dem Messer. Das ist halt, ist halt, wie gesagt, das Internet, das verstehen diese Leute aber nicht. Betreten halt einen Bereich, wo sie nichts das Sagen halt haben und das kotzt sie an. Ja, sie wären halt gerne Digital Natives. Ja, und sie sehen sich auch so ein bisschen so, wegen dem Internet, dass in ihrer Lebenszeit so groß geworden sind, aber dass es halt auch vor dem Internet im Endeffekt schon Digital Natives gab, die sich halt auch schon mit Computern beschäftigt haben. Genau. Und die gibt es auch immer noch. Und warum sollen dann solche Imposter, die müssen sich halt irgendein Druckmittel suchen, um in so eine Szene reinzukommen. Ja, die kommen halt an und wollen sich ins gemachte Nest setzen. Ja, es gab schon Internetkulturen, die es lange vor Facebook und so gab. Ja, und halt eben, ich sag mal so, Facebook und Twitter, die haben das Internet ein bisschen gestreamlined, mehr verfügbarer gemacht, so für die Leute, dass sie einen leichteren Einstieg haben. Ja, du hast halt die Oma auf Twitter und so zum Beispiel. Und das ist halt das Internet, mit denen die aufgewachsen sind. Dieser einfache Zugang und auch so ein bisschen so innerhalb, vor allem auf Seiten, die auch sich in einer Art und Weise um die Benutzer gekümmert haben und gesagt haben, so zum Beispiel, nein, ihr dürft nicht zu böse zueinander sein, zum Beispiel in den AGBs, ja. Aber davor gab es ja schon Gruppierungen und Foren und Imageboards und so, wo die Leute sich richtig an die Kehle gegangen sind mit Worten, ja, aber das war halt Kultur, das war halt normal und nach einer Weile hast du dich dran gewöhnt, das war ganz normal, weil das Internet hat die Leute miteinander verbunden und dann sind natürlich verschiedene Denkweisen und Kulturen aufeinander geknallt mit 200 Meilen pro Stunde, ja, das und natürlich hast du das dann. Das, was sie immer anprangern, das ist Kulturimperialismus. Ja. Die kommen mit ihren großen Schiffen zu unserer Insel gesegelt und sagen so, Eingeborene, ihr stellt jetzt da ein Kreuz auf und in die Richtung wird sich ab heute verbeugt. Ja, genau. Weißt du, die kommen halt eben mit den alten Säcken des Internets, kommen die einfach nicht klar. Ja, mit SJWs kannst du es halt so erklären, zum Beispiel im Bereich Gaming, wir stellen uns jetzt mal, weil die ja gerne sagen, die kommen uns und machen unser Clubhaus kaputt, ne? Dann stellst du dir jetzt einfach mal Gaming und wir als Gamer, ne? Aller Art, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen, gab auch schon vorher als Gamer, sitzen halt in unserem Baumhaus, Dann kommt Mr. SJW rein. Er will unbedingt dabei sein, weil er das so cool findet und sich so dafür begeistert. Dann kommt er rein, aber dann, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ändert es, sonst heul ich rum. Und verlass euch nicht. Ich bleib hier und ich bleib so lange hier und heul so lange rum, bis ihr es verändert habt. Naja. So, das ist halt gerade, die kommen irgendwo, das sind so, weißt du, diese Leute, das sind so die typischen Partycrasher des Internets, weißt du, die kommen einfach irgendwo hin in irgendeine Community und verlangen, dass sich alles um sie dreht, weißt du, wenn nicht, dann fangen sie halt eben ran, rumzunerven, weißt du, wenn sie nach ihrer Nase gehen. Meist nicht auf den Boden heulen. Genau. Oder sie erhalten auf einmal merkwürdige Drohmails und Hassmails aus irgendwelchen Kanälen. Ja, Alter, ey, wie abwegig, ne? Wenn du was total Kontroverses und Polarisierendes schreibst, dass dann auf einmal Leute einen Hass auf dich entwickeln, ne? Ja, oder weißt dass du? Es vielleicht auch Leute gibt, die an dieser ganzen Scheiße profitieren, ne? Und die deswegen solche Mails verschicken. Zum Beispiel, was würde so Leute wie Gorka, die sehe ich nicht als integer genug an, denen nicht zu unterstellen. Warum sollen die nicht ein Netzwerk haben, mit dem sie irgendwem ein paar Nachrichten schicken können. Ne? Irgendwie, um halt eine neue Schlagzeile zu haben. Mhm. Also, es gibt genug und Gorka ist ja noch halt eine große, das ist nicht irgendeine Klitsche. War eine Klitsche, aber aber Gorka, LOL. Klitschen sowas nutzen? Ich meine, guck dir diesen komischen, wie hieß der, Brasilianer oder was da, der versucht hat, Sarkisien zu bedrohen, um es dann... Ja. Genau, exklusiv auf seiner brasilianischen Seite zu verwursten. Ja. Es gibt die Idioten, ja. Ja, klar. Das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film war das nochmal, wo die dann irgendwie anfingen, Leute zu ermorden, damit sie Schlagzeilen haben. Habe ich gerade gesagt, morgen stirbt nie 007. Genau der, ja. War es ja dieses Zeitungsblatt, wo der Typ dann ja halt, Kriegsschiffe sozusagen, also einen Krieg sozusagen angezettelt hat, indem er da mit seinem Stealth-Bomber-Schiff da irgendwie so erst ein paar chinesische, weiß nicht, ob das chinesische Jets runtergeballert hat und dann auch irgendwie dann noch ein amerikanisches Schlachtschiff oder ein britisches Schlachtschiff angegriffen hat, ne, und dann... Ach, die guten alten Zeiten. Ja. Und dann ging der Krieg los und dann musste der Bond das noch ganz schnell aufhalten. Ich meine, die ganze Yellow Press, also einfach diese ganze Bild-Zeitung Klitsche, die Yellow Press geht ja auf Friedrich Hoest zurück, der ja den spanisch-amerikanischen Krieg mit angezettelt hat, wortwörtlich. Ja. Also das natürlich, die kippen ja auch immer Benzin ins Feuer, das ist ja deren Job, weißt du? Ja, ich meine, die Frage ist halt auch mit dem ganzen Gamergate-Gedröns, also die Gamers Are Dead-Artikel, die haben Soje erst richtig groß gemacht. Da kann man sich dann auch fragen, so, was habt ihr euch dabei gedacht, dann sozusagen über Abuse zu berichten, weil der wird dadurch einfach nur größer, weil du Aufmerksamkeit hast. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem diese ganze Medienkampagne gegen Gamer losgegangen ist und die ganze SJW-Scheiße gepusht wird mit Anita Sarkeesian und so, ich finde, erst seitdem habe ich dieses Gefühl, dass es eine extreme Spaltung innerhalb der Gaming-Kultur gibt, wo sich Leute wirklich gegenseitig hassen. Das habe ich vorher nicht erlebt. Ja. Das ist erst seitdem. Keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie ich mir die Leute aussuche, mit denen ich zusammen zocke und so, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, so richtigen Social Justice Spasten oder so habe ich noch nie erlebt, irgendwie beim Zocken, weißt du, weil vielleicht liegt es auch einfach an der Art und Weise, also an der Art der Spiele, die ich spiele, weißt du, die halt eher so ein erwachseneres Publikum anziehen oder so, ja. Ich meine jetzt auch nicht wirklich so die Games, aber so ein Diskussionsforen und so, weißt du, da ist ja so ein... Ach so, meinst du? Ja. Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel bei Seiten wie Neofag oder so, weißt du, da, wenn du sofort was Falsches sagst, was gegen den Konsens sozusagen geht, da wirst du ja sofort gebannt und dann auch noch hier Exempel an dir statuiert und so ein Scheiß, das ist irre. Ja, ach, das geht schnell, aber das hast du, ja gut, diese Leute hast du jetzt mittlerweile leider überall, ja, weil die sich halt auch da so reingemogelt haben. Ich habe ja gerade Path of Exile erwähnt und vor einem halben Jahr oder so, haben die mal dieses Interface verändert und davor hast du halt eben, also das ist so ein Spiel wie Diablo, ne, links hast du halt deine Lebenspunkte als Kugel, rechts hast du dein Mana als Kugel und vor der Kugel waren so angekettete Frauen, ne, weil halt eben das, weil bis vor einer Weile hat halt Akt 3 in so einem Labor geendet, wo dann halt eben eine so Experimente an Menschen gemacht hat und da hast du die Frauen auch gehabt und so. Und dann haben sie es halt entfernt und die Fans haben sich aufgeregt, weil das neue Artwork sah halt nicht so geil aus. Ja, das war halt von einem anderen Künstler gemacht und sah halt scheiße aus und deswegen haben die sich aufgeregt und so. Und dann hat aber die Community-Managerin gesagt, dass das gar nicht ums Artwork geht, sondern nur, weil das keine angekehrten Frauen mehr sind. Und das wäre Frauenhass. Ja, und da dachte ich mir so, ah super, ja, hast du hier schon wieder so eine Feminismus-Tante, als Community Managerin, ja, die eigentlich dafür sorgen soll, dass halt eben die Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern funktioniert im Forum und so, ja, mhm. die dann aber erstmal pauschalen jeden, der da Kritik übt, vorwirft, dass er das macht, weil er irgendwie ein Sexist ist oder so. Das ja. habe ich auch zu dem hier, der den neuen Ghostbusters-Film gemacht macht, hier ja, mit ja. komplett Frauenkasse. Also habe ich auch so neulich einen Tweet gemacht. So, eigentlich ist er ein Genie. Es ist ein Geniestreich, weil egal wie hart der, wenn der Film hart bombt und von den Kritikern zerrissen wird und auch Leute den absolut hassen und er kein Geld einspielt und so, er wird sofort ja. darauf schieben können, dass alle ja nur Frauen hassen und so. Das ist so. The Hollywood Movie Industry needs to grow up oder irgend so eine Scheiße kommt dann. Weißt du, ich meine, der Film wird sowieso total fehlen, ja? Weißt du, da wird halt entschuldigt, dass der Film einfach wahrscheinlich übelst scheiße ist. Ich meine, wenn du dir Trailer anguckst, es ist einfach nur cringy, Alter. So ein richtiger, oh, wir sind jetzt mal auch lustig irgendwie so auf die Art, weißt du? Ich meine, ich kann verstehen, dass du, wenn du so ein Producer bist, nee, Quatsch, wenn du ein Regisseur bist, bist du ja ein kreativer Mensch. Da möchtest du nicht unbedingt dich steif an die Vorlage halten und möchtest nicht unbedingt diese Hardcore-Fans bedienen, sondern möchtest mal was Neues reinbringen und so, ne? Aber gleich von Anfang an diese Feministenmaschine zu fahren, und das hat er ja eindeutig getan, ja? Weil er sich halt eben erhofft hat, halt, dass diese Social Justice Warrior ihn dann dafür, ne, ihm die Brownie-Punkte geben und ihm dann das Geld reinspülen, wenn der Film endlich in die Kinos kommt und so. Das hat ja megamäßig gefailt, ja? Weil das eben, was die Leute nicht raffen, ist diese Social Justice Warrior, die sich ständig beschweren, ja? Es sieht zwar so aus, als wären es mega viele, ja? Weil die halt sich richtig Mühe geben beim Beschweren. Aber das ist ein verschwindend kleiner Anteil. Und die meisten sind halt eben die Fans und ganz normale Leute, ja? Die das halt vielleicht sich angucken würden, weil sie unterhalten werden möchten. Denen ist es auch scheißegal, ob da jetzt vier Frauen oder vier Typen sind, ja? Aber die wollen sich beschweren, denen ist es nicht egal. Ja, genau, richtig. Die wollen unterhalten werden. Die wollen was für ihr Geld kriegen und das war's. Ja. Und die Leute, die halt eben da viel mehr rein interpretieren, ja, das sind dann entweder diese Hardcore-Fans, die halt irgendwie sagen, ja, das ist scheiße, weil, keine Ahnung, ich hätte gerne mal wieder Bill Murray gesehen oder so. Ja, oder halt eben auf der anderen Seite diese Social Justice-Vollidioten, die sagen, das muss divers sein, da müssen nur Frauen und eine muss schwarz sein. Vor allem das Ding ist auch so, wo ich mir denke, weißt du, was spricht dagegen, dass man es hätte so machen können, sodass das irgendwie die neuen Ghostbusters irgendwie die Töchter von den Hauptakteuren aus dem ersten Teil sind. So, dass man dann sogar Bill Murray da sogar nochmal kurz als so Nebenrolle drin haben könnte. Das richtig. Ist doch allgemein so total wieder falsch gemacht, von wegen, oh, wir müssen jetzt existierende Charaktere nehmen und genderbinden sozusagen. Ich sag mal, auch wenn die Story ein bisschen komisch ist und so, die ist ja geleakt, ich habe mir das mal angeguckt, ne? Weißt du, das wäre alles legitim gewesen, ja, weil ich meine, schlechte Filme passieren, ja, sagen wir es mal so, ja, aber dann halt von Anfang an diese dämliche Scheiße von wegen, nein, das müssen Frauen sein, weil Diversity und so, ne, krieg ich einen Kotzreiz, ja. Ja, dann schreibst du doch nicht gute weibliche Charaktere, wie es damals sehr oft geschehen ist. Es gibt so viele weibliche Helden in alten Filmen. Aliens. Und ich Horrorfilme allgemein. Horrorfilme hat immer das Endgirl sozusagen gehabt. Und das ist halt auch so ein Ding, das war da gerade was Interessantes angesprochen, ja. Anstatt dass halt eben, das hatten wir ja zum Beispiel auch bei diesem Baldur's Gate Ticket Enhanced Edition, ja. Anstatt dass halt eben dem Charakter eine gute Story, eine gute Background-Story oder irgendwas verpasst wird, wo dann zum Beispiel bei Baldur's Gate war es Transgender, ja, bei Ghostbusters sind halt eben Frauen, einer hat zum Beispiel auch keinen akademischen Hintergrund und solche Sachen so, das ist ja alles okay, aber das hätte man eben storytechnisch da einbauen müssen und nicht einfach sagen, ihr dürft das nicht kritisieren, weil die gehören zu einer geschützten Gruppe oder so, weißt du? Das ist halt so bescheuert, das ist faules, absolut faules Storytelling, ja, und das kann nur existieren, weil solche Leute, ja, sich darauf verlassen, dass halt eben diese Social Justice Crowd den Scheißhaufen schluckt, weil es ist ja divers, es sind ja Frauen, ja. Und du darfst ja nicht vergessen, dass halt da dann auch einfach ein gewisser Einfluss herrscht, von Medienleuten wiederum auf die Filmbranche und dass da auch ein reger Wechsel ist und dass die Leute haben einfach die Beziehungen, um dann auch durchzukommen mit solchen Nummern. Ich weiß nicht. Ja, also das ist vor halt 20 Jahren wäre es halt noch so maskulin gewesen, sozusagen in der Filmwirtschaft, dass sowas gar nicht. Da hätten die gelacht bei Universal. Ja, und ja aber weißt du, das ist halt. Ja. Da kannst du wieder eine Parallele ziehen zu Videogame-Journalismus, ja, wo dann halt eben ein Spiel megamäßig gehypt wird, ohne Ende eine 90 kriegt in allen möglichen Zeitschriften, selber spielst es und denkst dir so, das ist der absolut banalste Scheiß, ja. Und das passiert halt eben mit Filmen ganz genauso. Die werden megamäßig gehypt, ja, die haben dann so ihren Aufhänger, ja, den sie immer wieder aufgreifen. Und am Ende guckst du dir den Film an und denkst dir so, was für eine Rotze, ja. zum Beispiel diese ganzen Scary-Movie-Filme, ja, wenn ich die sehe, ich denke mir so, echt, boah Gott, ich... Deswegen, das ist so ein Ding, trage ich die gar nicht, ja. Das ist so ein Ding, was ich halt an Gone Home und auch Firewatch so absoluten Kotzen fand, ist so, weil die Spiele, die sind so vom Writing her, die führen nicht an der Nase rum. So 90% des Spielverlaufs und am Ende kommt so zack irgendwas, ne? Ja, das sind alles M. Night Shyamalan-Filme. Ja, das ist immer das Gleiche. Das ist sogar bei Firewatch ist es ja so, dass du die ganze Zeit an der Nase sozusagen rumgeführt wirst, so ist da vielleicht irgendjemand, der dich umbringen will, oder ist da vielleicht irgendeine Verschwörung von der Regierung oder sowas, und am Ende kommt raus, du hast alles nur eingebildet, du warst nur verrückt. Hilfe. Ja, also das ist sozusagen ein umgedrehter Shyamalan. Es wird erst Übernatürliches vorgetäuscht und dann kommt eine völlig... Ja, banale Szene, nur weil du... Und es fühlt deine sich Tochter ist lesbisch. Oh, jetzt habe ich es gespoilt. Oh, ja, bei Gone Home, der Spoiler, es geht halt um Lesben am Ende. Weißt du, vor allem bei Gone Home ist es ja auch so, es baut so eine Side-Story auf, wie sie und ihre Freundin da, ich weiß die Namen nicht mehr von ihr, irgendwie Sachen in dem Haus entdeckt haben von jemandem, der mal verstorben ist und so, und dass die ja irgendwie mit einem Ouija-Board versuchen, mit ihm zu reden und alles, ne? Ist jetzt auch nichts sonderlich so extrem Originelles oder so, aber es ist ein bisschen interessanter, deswegen dachte ich, ne, weil es ja auch ein bisschen vom Marketing am Anfang war, auch so ein bisschen eher auf Grusel und so, dass da vielleicht noch irgendwie sowas, ja, nicht, dass du jetzt vom Geist oder so verfolgt wirst, ne, sag ich mal, aber dass da ein bisschen mehr so in diese Story reingegangen wird oder so, ne, da die ein bisschen mehr ausgaben, aber auf einmal ist das komplett auf einmal weg, es wird nicht mehr erwähnt und es endet halt nur damit, ja, sie ist lesbisch, aber beim Militär, aber sie will jetzt doch nicht dahin und deswegen hauen wir ab. Ja, so. Das Spiel macht voll das Fass auf, ja, weißt du, rubbelt dir schön am Schwanz und lässt dich am Ende mit blauen Eiern stehen, so sieht's ja nicht aus. Ja, das ist aber, glaube ich, auch so halt dieses Dekonstruieren und bla, dieser ganze, wir müssen die Erwartungen des Rezipienten dekonstruieren, indem wir ihm dann da halt irgendeinen mundänen Dreck hinschmeißen, der ihn eigentlich gar nicht interessiert. Wir müssen seine Sehgewohnheiten herausfordern. Bla, bla, dieser ganze das sind alles nur Buzzwords und haben in einem Unterhaltungsmedium in erster Linie erstmal nichts verloren. Das Ding ist auch mit diesen Walking Simulators, wie sie ja genannt werden, das ist auch das Ding. Da könntest du so schöne Adventures draus machen. Weißt du, pack doch einfach mal ein paar Rätsel mit rein. Ja, genau. So wie es zum Beispiel bei The Vanishing of Ethan Carter der Fall ist. Mhm. Du weißt, die sind zwar auch jetzt nicht brutal schwer oder so, sag ich mal. Ne? Auch wenn aber das wäre ja dann deine Spielemechanik. Weißt du, das ist so, weißt du, du kannst ja aus so einem Walking Simulator ganz schnell ein Spiel verwandeln, indem du nur einfach was einbaust, ein Rätsel oder irgendwie Puzzle oder Geschicklichkeit. Dann ist es nicht mehr Azi-Fazi. Also auf dem Kotaku geschildert. Alter, was soll sowas? Auf dem Panel zur Lage der Games-Kultur 2016, ein staatstragender Vortrag mit GIFs, meinten sie auch, dass Walking Simulators mittlerweile in der Gesellschaft angekommen sind und dass das die einzig wahren Spiele sind. Die zockt kein Mainstream-Gamer. Warte mal. Wie haben sie diese Aussage untermauert? Dass Shooter ja so eine Art industrielle Kunst ist und damit dann Kitsch ist und dass ja alles, was im Gaming sozusagen Mainstream ist, Kitsch ist und dass dann sowas wie Gone Home tatsächlich Art ist und dass dann sozusagen... Also warte, bevor du noch weiter ausführst. Also sie haben jetzt nicht zum Beispiel gesagt, die Zahlen für Shooter gehen zurück und die Zahlen für Walking-Simulatoren gehen hoch. Haben sie nicht. Nein, sondern nur, dass Shooter, das ist Kitsch und der Rest, das, was wir machen, das ist Kunst und Art und wir haben einen tollen... Aber wenn der Gamer jetzt Alter, das sind einfach nur so Areale, die du durchsuchst. Ja, aber wenn der Shooter auch... Sie versuchen, ein uraltes Ding zu gewinnen, da Kunst ist, was derjenige drin sieht und wenn jemand die glutäugige Zigeunerin an seinem Bettende für Kunst hält, sein ganzes Leben und dann stirbt, dann war das für ihn Kunst und Punkt. Und dieses ganze wir entscheiden das jetzt. Das es ist so pretentious auf eine Art, weißt du, Gone Home ist so eins, weißt du, das versucht so Kunst zu sein, ne, weil du halt nur sozusagen durch die Gegend, sag ich mal, die Story erklärt bekommst. Ne? Ein Spiel wie Portal macht das nebenbei. Ja. Da hast du denn die ganzen Schreibereien an der Wand und so, weißt du, du musst das selbst entdecken. Ja, genau. Wir hatten es ja vor kurzem noch bei dem Dark Souls 3 Artikel, dieser schlechte Scheißartikel, der da geschrieben wurde. Ja, das ist halt eben das auch, das ist eine leere, öde Welt und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, der hat sich das 5 Minuten angeguckt und sich wahrscheinlich nicht mal die Item-Beschreibung durchgelesen. Weißt du? Weil Dark Souls hat so viel Lore. Ja, aber die entdeckst du nur, wenn du danach suchst. Ja. Und bei Beacon Home ist es genau andersrum. Ja. Deswegen hier bei das wird dir so ins Gesicht gestopft, der ganze Scheiß, bis du jemand keinen Bock mehr drauf hast. Bei Portal und Portal 2, sag ich mal, kriegst du auch nur die Story vom Redman mit, indem du diese Schreibereien an den Wänden dir anguckst in dem versteckten Bereich. Ja. So, der Redman ist ja kein Charakter, der jemals aktiv erwähnt wird. Naja, gut, ich habe ja in Portal 2 habe ich ja die Special Edition, ich habe den Comic vom Redman. Naja. Also ich würde ja sagen, was Thor Steiner für Nazis ist, ist das Gone Home für Progressive. Also so Erkennungsmerkmal. Weil ich meine, ich bin der Meinung, so mach ein Spiel, wie du es gerne haben möchtest und so, mach alles, was du willst, aber sowas wie Gone Home ist einfach nur für Leute, die zu faul sind zum Lesen. Also sorry. Da hättest ja, weil es Home besser in Buch verpacken können. Dinge an, du guckst dir Dinge an, du machst nicht mehr, du öffnest Schränke, du guckst dir die Dinger da an und völlig random schaltest du mal so eine Audio-Cue halt frei, ne? Wie so kurzes Audioschnipsel, was dann vorgetragen wird von dem Haupt... nicht dem Charakter, den du spielst, sondern der Schwester, die ja weg ist. Ja. Das Ding ist, die könnten sich, wieso orientieren sich bei so einem Spiel nicht an einem Spiel wie Scratches, so den alten Point-and-Click-Adventures, da erkundest du auch nur ein Haus, aber das war Game, das war ein Spiel. Ja, das ist nicht deren Interesse. Das ist Arbeit. Das Problem bei denen ist, es ist Arbeit. Das kann auch sein. Spiel schreiben und das wollen sie nicht machen. Absolut nicht. Ja, Arbeiten ist auch ziemlich schwer und kompliziert. Also das ich meine, guck dir doch manche von diesen Indie-Games an, wie von dem einen komischen Anti-Gamergate-Autisten mit diesem, wo er ja über seinen schlimmen Callcenter-Job hässlich das gezeichnet war, weißt du? Die, was du bringen kannst. Ah. Mein Gone Home ist ja technisch für so ein Ding ausreichend gemacht, sag ich mal. Also ich meine, Thomas Was Alone ist ja auch so ein Ding, das könntest du ja auch als SJW-Spiel sehen, so von einer Art, von der Story und alles her. Es ist auch sehr minimalistisch gestaltet, könntest du faul nennen, aber es hat Gameplay und diese minimalistische Gestaltung fügt sich ins Gameplay ein, deswegen ist es gut gemacht in dem Bereich. Jetzt sind wir schon wieder bei der Kulturkritik und was ist Kunst, ne? Es ist nicht, was ist Kunst, ich bin eher, was ist Videospiel, wie funktioniert ein Videospiel, wie machst du ein Videospiel spielbar? So, weißt du, ich bin nun mal einer, der sich auch für Videospieldesign interessiert. Und für mich ich kann in eine in die Goldsource Engine gehen, ich mach dir schnell eine Inneneinrichtung, Haus von innen, ich pflücke das mit ein bisschen Detail. Und das ist ein Spiel oder was? Das ist ja genau wie dieser hässliche Vogel, der Stanley Parable gemacht hat, das zweite Spiel, was er gemacht hat, ne? Wo er denn diese einzelnen, hier Beginner's Guide, wo das einfach nur ein paar Maps sind, so, wo dann immer, vor allem, er sagt ja auch immer so, in seiner Erzählung sagt er immer, this game. Und ich denke mir nur, Fotze, das sind nur Maps. Die macht jeder Mapper für Half-Life und Gold Source 1000 Mal am Tag. Das sind einfach nur Map-Experimente, das ist keine Spiele. War in Beginner's Guide, war da irgendwie Spielemechanik drin teilweise? Ich glaube schon, oder? Irgendwie. Du rennst da größtenteils nur durch. Manchmal kommt kurz ein bisschen Spielemechanik, die dann so ein bisschen, um das zu erzählen, was er da... Ja. Also ich finde so, es gibt halt Spiele, die einfach der Titelspiele auch verdienen und wenn du da einfach nur so durchläufst und so, keine Ahnung, vielleicht sollte man da ein eigenes Genre für anlegen. Ne? Ich meine, Walking Simulator ist ja jetzt sehr Vielleicht sehr bin abwertend. Ich auch ein Veteran und fühle mich dann zu unterfordert bei so einem Spiel wie Gone Home, weißt du, weil ich irgendwie erwarte, dass ich ein Rätsel kriege. Ja. Ich verstehe das noch nicht, warum die Leute, nachdem sie den ganzen Tag schon nichts gemacht haben, dann in ihrer Freizeit auch noch nichts machen wollen. Ja, ich will doch lieber da so wirklich so, weißt du, ein Rätsel lösen, altes geiles Point-and-Click-Adventure, weißt du, mir da richtig den Kopf rumverdrehen und dann nicht irgendwie einfach nur durch ein Haus laufen. Dies ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich jemals gesehen habe. Von Gone Home hat sich auch nur so gut verkauft, weil es halt meistens da die Scheiße gefüllt war. Weil sich jeder dachte, oh, 90s, 90s. 90s, Mann. Ja, die haben die 90s gar nicht verstanden, weil die da, weiß ich noch, im Sack des Vaters vor sich hin gebrütet haben. Ja. Das ist halt auch wieder so diese Geschichte, diese romantisierte Sicht auf die 90er. Die 90er waren stinklangweilig, ja. Das war halt, keine Ahnung, wahrscheinlich so, wie ich die 80er betrachte, ja. Mal was machen die das jetzt halt eben mit den 90ern? Ja, wobei MDMA war groß und kommen in den 90ern. Es war nicht ganz so langweilig. FX Twin, Mann, 90er. 90er war super für Metal. Für Metal nicht, da war ja der Nu Metal, das hatte ja fast Metal begraben. Ey, hör mal, Anfang der 90er, Metallica, Garage Inc., ja, Slayer mit den, ich glaube, dritter oder vierter Album, ja. Ja, aber das Death wird jede Metal, Black Metal, Junge, ja. Ja, aber es ist nun mal Fakt, dass in den 90ern Metal fast von Nu Metal und den ganzen Scheiß erstmal einen großen Raum begraben fast wurde. Ja, aber es ist halt erstmal wieder erweckt worden. Das siehst du auch an Metallica, wie sie dann auf Float und Reload auf einmal mit Kajal und so einem Scheiß kam. Nein, das ist nicht Black Hole Sun oder so. Die Medien haben nur irgendwann nicht mehr über Metal berichtet. Ja, einmal natürlich, weil bei MTV sind die Musikvideos dann weggebrochen in den 90ern. Ja, aber ich sag mal so, die ganze Metal-Szene an sich, die existiert ja nach wie vor immer noch so. Ja, ja, die waren immer noch Leute mit Death Metal rum. In den 90ern. Das hörst du auch immer von den Bands, dass die 90er für sie eine schwere Zeit war. Weil halt auf einmal jeder hier mit Eyeliner und alles dies und das und jenes. Metallica haben auf dem Zug, sind die aufgesprungen in der Load- und Reload-Zeit. Aber die Leute haben halt auch einfach, keine Ahnung, Stone Temple Pilots und Alice in Chains und Living Color und solche Sachen. Und Black Metal, Junge! Und der traditionelle Metal war halt eine Zeit lang auf dem Backburner. Das war einfach so. Ja. Die Leute, die Gitarren hören wollten, haben halt eher die Grunge-Richtung gehört. Weil da gab es ja auch einen Haufen unglaublich geile Bands. Ja, schon. Nirvana, Sonic Youth, Hole. Ach, Hole weiß ich jetzt nicht so. Ja, ich weiß, du magst halt die Dings nicht, ne? Nee, aber ich finde auch, das ist nicht wirklich an. Also, das nervt mich einfach nur nach einer Zeit. Meine Ex hat die gern gehört und ich fand's extrem uninspiriert einfach. Aber das ist meine Meinung. Und das hat jetzt auch nichts wirklich damit zu tun, ob da Courtney Love singt oder nicht. Ach so. Ja, ich fand auch die Sonic Youth nicht so gut. War ein paar Sachen. Aber es gab da schon großartige Musik und es war gut, dass es den Knall Sound gegeben und hat. Gartenmann. Sound Garden, Mann. Ich habe ja eben schon gesagt, Black Hole Sun. Voll geil, ja. Was ein Song. Ja. Von wem war nochmal Rusty Cage? War das von Alice in Chains oder was von Sound Garden? Was? Black Hole Sun war? Rusty Cage, meine ich. Johnny Cash hat das gecovert, aber ich weiß nicht mehr, ob es von Alice in Chains war oder von Sound. Ist ja auch Latte jetzt. Jetzt ist aber auch voll offen. Ah, okay, cool. Ja, wir sind leicht off-topic gekommen. Leicht. Ah, irgendwie gehört es ja noch dazu. Ich meine, wir sind ja auch, sage ich mal, neben dem Politik und Religion alle immer noch auch Gaming-Leute. Ja, wir sind ja auch irgendwo Geeks und Nerds. Das war schon. Chris, Krebsler Chris hat sich jetzt ja auch Dark Souls 3 gegönnt. Hast du den ersten Boss jetzt endlich mal besiegt, Junge? Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe auch noch nicht so viel Zeit gehabt. Okay. Apropos Dark Souls, habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, dass es da, jetzt funktioniert es ja mit dem Screenshot nicht. Irgendwie will er den nicht zeigen. Habt ihr euch mal mit Pharaonic auseinandergesetzt? Das ist von den Leuten, die auch Ziggurat gemacht haben, was bei mir ein echter Zeitfresser geworden ist, so mit der Zeit. Das ist so ein Roguelike-Shooter-Hybrid. Sehr, sehr spaßig, kann ich sehr empfehlen. Und die haben jetzt ein Spiel gemacht, das heißt Pharaonic. Und das ist im Endeffekt so eine Art Dark Souls, aber spielt in Ägypten und ist ein Side-Scroller. Aber aus irgendeinem Grund will er mir hier nicht erlauben, euch einen Screenshot zu machen. Im Chat wird gerade gefragt, hast du endlich Dark Souls 3, Old Gamer? Nein, Mann. Ich habe jetzt immer noch nicht genug Kohle zusammenkratzen können. Ich habe mir für 10 Euro jetzt die Woche, weil ich halt so ein ewiger Jude, Schäkelgrabber bin, habe ich mir, Antisemitenschwein, du, ey, geh mal weg. Habe ich jetzt halt irgendwie Risen 3 für, weiß ich nicht, ein paar Cents geholt, für Ghost in the Shell wollte ich eh schon lange mal zocken und habe mir da den Early Access erkauft, aber da kriegst du natürlich auch den ganzen Bonus-Scheiß für. Und was noch? Ah ja, Hotline Miami 2, was ich mir erst nicht kaufen wollte, weil es war wieder so, diese blöde Kontroverse mit dieser einen Scheiße mit dem exklusiven Soundtrack, falls du dich noch erinnerst. Da war ja diese komische Firma oder dieser Hersteller, der hat halt den Soundtrack. Ja, ja, genau. Die haben nämlich auch dieses hier Gamergate Sage Shirt gemacht, die Schlange. Genau, das und außerdem, war das so. Aber ich finde das gar nicht, weißt du, das ist nicht der Grund, warum ich die so boykottiert habe wegen dem Soundtrack, sondern weil 60 Euro für 3 Minuten, sag mal, seid ihr behindert in der Birne? Mhm. So, weißt du, die lassen sich das auch gut, so die Exklusivität auch gut stehen, so was das preislich angeht. Also es sind aber viele Filme in Amerika, die Game-Soundtracks raushauen. Mondo sind da genauso schlimm. Aber mal abgesehen davon, ich habe momentan eh nicht so viel Zeit zum Zocken. Kommt dann wahrscheinlich, im Juni hole ich es mir, würde ich sagen. Im Juni müsste klar. Aber Dark Souls muss auch Zeit für nehmen. Okay, ja, ich habe meine technischen Schwierigkeiten überwunden. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt sehen können. Bei so, ich schild's nochmal kurz, Hotline Miami 1 und 2 gibt's immer noch für 5 Euro auf Steam, wer es noch nicht hat, kaufen! So, genug gestellt. Könnt ihr das Bild sehen, wenn ich spreche? Oder? Ja, okay. Ja. Also es ist wirklich, ich finde es wunderschöner Artstyle. Es sind tolle, tolle Vistas, also Ägypten rauf und runter, halt mit allem, was dazugehört. Sehr liebevoll gemachte Comic-Grafik. Und die Kämpfe sind im Endeffekt Dark Souls. Also du hast ein Flakon mit Wasser, du hast einen Schildblock, du hast den ganzen Kram. Und es ist ein wunderschöner Sidescroller und frisst ordentlich. Also ich habe schon wieder Bissspuren im Controller. Es ist also auch entsprechend gutes Futter für Leute, die Dark Souls mögen. Ja. Kann ich echt nur empfehlen. Ganz also, kleine. Ich will halt zweite Spiel in Folge von diesen, ich glaube, Milkstone heißen sie. Weil Ziggurat kann ich auch nicht genug schillen eigentlich. Es macht so eine Laune, das Spiel. Ist jetzt auch gerade irgendwo, ich weiß nicht mehr, ich glaube im Humble Store oder so gab es das auch für einen Fünfer jetzt. Ziggurat. Kann ich nur empfehlen. Ich komme dann jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr zum GTA Online zocken. Das macht auch ziemlich Fun. Also jetzt mal so aktiv auch die Heists und alles zu machen. Ist auch immer empfehlenswert. Wenn es immer noch teuer ist. Wo wir gerade bei Gaming sind, wie war das denn jetzt mit Archeo Gaming, Abel? Archeo Gaming ist eine aufstrebende junge Wissenschaft, die sich darum bemüht, Archäologen im Videospiel zu untersuchen, wie Archäologie dargestellt wird, welche Artefakte man im Spiel erkunden kann und ob Leute an Stränden Türme bauen. Warte, ich habe gerade nicht zugehört. Irgendwas bla bla bla bla bla. Ich habe zwar zugehört, auch alles nicht verstanden, aber ich denke mir auch nur, was? Ja, das war halt irgendein Spiel, wo man irgendwie nackt auf einer Insel startet und dann sich irgendwie seine eigene Hütte bauen muss und manche Leute bauen da an Strand Türme und weiter innen in der Insel keine Türme, sondern normale Hütten. Das war das Beispiel-Game von dem, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das wird auch in seinem Channel Archeo Gaming angegeben. Und generell war das jetzt nicht so klar, was sich zwischen Game Studies und Archeo Gaming, wo da denn tatsächlich der Unterschied ist. Aber er hat so was Ähnliches beschrieben wie, wenn man das Spiel erkundet, dann kann man dann auch aufschreiben, was zum Beispiel ein Guide wäre, wie man besser im Spiel sich verhalten kann, was man bauen muss oder wie man sich ausrüsten kann. Und man kann halt über das Spielerverhalten sehr viel erfahren. Es gibt auf YouTube ja einen Haufen Channel, die so ein bisschen extra Content zum Gaming zeigen, zum Beispiel dieser, war das der History Gamer? Ich glaube, der spielt halt eben Games und erzählt so ein bisschen was zu dem historischen Kontext, wenn die Spiele einen haben, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Art und Weise gut funktioniert, aber mit Archeo Gaming habe ich jetzt irgendwie ein Problem. Das Ding ist halt, alles, was er irgendwie erzählt hat, gibt's halt auch schon in den Game Studies bei Digra. Und er wurde dann auch gefragt, so, ja, wie sieht es mit Game Studies aus? Und dann meinte er, ja, Game Studies sind nochmal ganz anders. Archeo Gaming ist eine junge, aufstrebende Wissenschaft für die Zukunft gemacht und gib mir bitte Geld, Gaming, damit ich das machen kann. Also, und ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich das da beschreiben kann, weil da ist dann halt auch irgendwann so diese Blase im Kopf, wo du dann einfach, es ist wie wenn du einem Obdachlosen zuhörst und der dir irgendeine Kacke erzählt und dir denkt, das ist vollkommen inkongruent, keine logische Verbindung, aber mach ruhig mal dein Ding und wir trinken Bier miteinander. Da gibst du ihm einfach eine Dose mit Lebensmitteln, das macht man so mit Obdachlosen, habe ich bei Tom Clancy gelernt. Ja, und für hier mit dem Archeo Gaming, ich hatte auch so das Gefühl, dass der Panelist einfach auch vor der Obdachlosigkeit ist und wirres Zeug redet und einfach nur eine Dose mit Bohnen oder so haben möchte, die er dann essen kann, wenn er alleine zu Hause hockt und sich irgendwelchen Schwachsinn überlegt. Also vor allem ist es, wie gesagt, also sowas wie den History Gamer oder so, das finde ich auch cool. Ja? Aber sich da eine also das ist was für Leute, die halt sowas frei machen, denke ich. Und nicht für jemanden, der dafür irgendwie im Jahr einen wissenschaftlichen Mitarbeitersalär kriegt von irgendwem. Ich meine, es gibt ja das... Gibt so eine Leute doch schon, die alles mögliche machen, wie du sagst, History, Gaming und sowas, weißt? Ich meine, es gibt halt auch das Sprichwort, mach keine Wissenschaft draus. Also... Keine Ahnung, es gibt halt Wortwörtlich. Es ist halt am Ende immer noch ein Entertainment-Medium, was. Ne? Ja, aber es ist halt auch nicht so, dass du jetzt dir irgendein Buch nimmst und sagst, das sind aber wunderschöne Buchstaben, wie die da reingedruckt sind. Und es sagt mir was über das Zeitalter der Schrift aus, die in das Buch reingedruckt worden ist. Und jeder guckt dich an und sagt, sag mir doch, was in dem Buch drin steht, du Bob. Also keine Ahnung. Und ich meine dann durch ein Game laufen und sagen, aha, ein Feuer, das symbolisiert die erste Zusammenkunft der Menschen, als sie noch in Höhlen gelebt haben, weil sich dort das Leben drumherum gedreht hat. Ja, das hat ja auch irgendwie was so, aber speziell Archeogaming ist halt eigentlich nur so, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag von Game Studies, von Ludologie nicht durchgelesen und mache jetzt eine extra Wissenschaft aus dem Ding, was es schon gibt und nenne es halt anders. Ja, also, das ist, glaube ich, einfach dem Hintergrund von ihm zu schulden, dass er ein abgebrochenes Archäologiestudium mit sich rumschleppt. Ja, also wortwörtlich. Also da will er das nochmal irgendwie mit verarbeiten. Und natürlich. Ja, diese Leute versuchen, glaube ich, einfach alles Mögliche, was sie denken, was in ihrer Kraft steht, um nicht in normale Arbeit einzusteigen. Und irgendwie, das halte ich für völlig legitim. Ja, und ich meine. Also normale Arbeit habe ich lang genug gemacht, will ich auch nicht mehr. Ich will auch frei irgendwas machen. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, der Witz ist halt auch, du meintest abgebrochenes Studium. Also in seinem Vortrag hat sich das so angehört, als ob er ein Studium fertig hat. Oh, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Also okay. Ich hatte gelesen, dass die Leute versuchen sich auch immer aufzuspielen, dass sie wichtig sind. Und muss ich nochmal recherchieren, das will ich nicht. Also falls ich da zu Unrecht... Also wenn ich mich nicht erinnere, hat er in dem Podcast mit Schauder gesagt, dass er irgendwas mit Kulturhistorie oder sowas studiert hat. Vielleicht Nebenfach. Also es gibt da ja immer so, du musst ja, hier meine Ex hat auch Kunstgeschichte studiert, die musste dann auch verschiedene Bereiche belegen. Vielleicht hat er da unter anderem auch Archäologie belegt. Ich habe ja auch gerade, um mal wieder vom Spielen zurück ins mehr Politische reinzugehen, ich sehe hier gerade einen Artikel auf meiner Timeline. In Großbritannien ist er jetzt in London der neue Bürgermeister, ein Muslim namens Sadiq Khan und so, ne? Und ja, kurz nachdem er jetzt Bürgermeister wurde, geht es auch schon direkt los mit Zitaten wie zu viele Weiße in Führungspositionen im öffentlichen Nahverkehr. Will heißen, es werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe gefeuert, um Platz zu machen für Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe bevorzugt werden. Und die Linke so, es gibt keinen Rassismus gegen Leute. Das ist gut, das beruhigt mich. Gut, dass die Briten alles unter Kontrolle haben. Du verstehst das falsch, Hubert. Das ist nicht, weil die weiß sind, das ist, weil die Teil des patriarchalischen Unterdrückungsapparates sind. Die werden doch nicht gefeuert, die werden nur aus Positionen entfernt, die sie unrechtmäßig haben. Und das soll ja auch, sage ich mal, kurz nach dem, der auch gewählt worden ist, auch übelste radikale Muslime, die auf die Straßen gegangen sind, so wegen ja. Richtig jetzt, sich gefreut haben, jetzt so von wegen, jetzt geht's los sozusagen, ja. So jetzt holen wir euch, jetzt übernehmen wir dieses Land, das ist krank einfach. Aber da habe ich auch aber nur Videos gesehen, wo man halt keinerlei Ahnung hat, ob die jemals in London waren, die Videos, oder ob das halt wieder mal irgendein Zusammenschnitt von irgendwas war. Ja, ist alles halt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es ist. England hat halt schon echt radikale Muslime. Das ist ja viel schlimmer als bei uns da. Das höre ich auch immer vom Kumpel, der in England lebt, sag ich mal, dass es da auch wirklich Gegenden gibt. Weil wir haben auch Problembezirke, aber da würde man noch am Tag durchgehen. Weißt du, da ist es so, da gehst du auch am Tag nicht durch. Da hältst du dich weit davon fern. Ja, der, wie heißt er, Tommy Robertson, hieß er so? Der hatte ja auch erzählt, dass sie da in den Gefängnissen die Leute ziemlich unter Druck setzen, dass sie konvertieren und so ein Zeug. Ja, ist ja vielleicht schon eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich hier schon eingeblendet habe. Das ist ja auch Thema Rassismus. Und zwar gibt es in Amerika diese Sendung The Nightly Show mit Larry Wilmore. Das ist eine Sendung, die das war quasi die Nachfolgesendung zu dem Colbert Report. Der Stephen Colbert hat ja jetzt so einen Platz bei NBC, glaube ich, Late Night Show. Davor gab es ja diesen Colbert Report, den ich auch jahrelang ganz gerne geguckt habe. Das war ja so eine Satire-Sendung, die quasi, also wo der Stephen Colbert so getan hat, als wäre er ein Right-Wing-Pundit, also so ein Kommentator, der dann halt eben da so seine Weltanschauung in sämtliche politischen Themen reinprojiziert. Die Nachfolgesendung davon war dann halt diese Nightly Show, wo es dann immer so ein kleines Panel am Schluss gibt. Also erstmal die ganzen Witze in dieser Sendung. Ich hatte mir, als es gestartet ist, mal die ersten zwei Folgen angeguckt und habe es da schon nicht ertragen. Es ist halt alles so ein Rassenkram. Also dieser Larry Wilmore, der das da diese Sendung moderiert, der hatte auch früher in der Daily Show schon so ein paar Auftritte immer, wo ich das also in Maßen noch lustig fand, so diese Sachen. Das war auch schon immer so ein bisschen übertrieben, so über Rassismus. Und in dieser Sendung ist es aber so ein Level, dass ich es zumindest nicht ertragen habe. Also jedes Thema ist halt ein Rassenthema und alles ist irgendwie, die dummen Weißen sind so ignorant und merken nicht, wie rassistisch sie sind und bla bla bla. Es gab da jetzt zum Beispiel in dieser Folge hier vom 4. Mai, wo dieser Screenshot von ist, da gab es so einen Einspieler, wo die da so zwei schwarze Frauen gezeigt haben, die sich gefreut haben und da irgendwie so ein Lied gesungen haben und der Larry Wilmore hat dann irgendwie so einen Eimer irgendwie vorgeholt und dann so einen auf ich kotze gemacht, so total sophisticated und ganz besonders schlauer Humor. Und eine Dame, die auch in dieser Sendung einen regelmäßigen Platz hat, ist diese Person, die hier auf diesem Screenshot zu sehen ist. Das ist diese Francesca Ramsey, die dem einen oder anderen, der diverse YouTuber folgt, schon bekannt sein wird als diese MTV-Rassistin, die ja bei MTV so Social Justice Videos produziert über White Privilege und dass ja politische Korrektheit überhaupt gar nicht die Redefreiheit einschränkt, sondern die noch verstärkt und so ein Zeug halt. Überhaupt nicht, hat ja das Triggering-Event gezeigt. Und dann gibt es da noch solche Personen hier, diese Dame, die arbeitet bei BuzzFeed. Sieht schon so problematisch aus, nicht weil sie schwarz ist, sondern dieser Gesichtsausdruck ist so direkt so entitled. Und wird hier als Actress and Comedian bezeichnet. Und das Besondere, Match spielt. Das war hier in der Folge vom 3. Mai und der Grund überhaupt, warum ich das nochmal wieder aufgeklappt habe, dieses Ganze. Das muss ich jetzt mal kurz ausblenden und dann was anderes einblenden. Sie hat einen Tumblr. Nee, die hat nicht einen Tumblr. Doch. Ja, okay, hat einen Tumblr, meinetwegen, aber das war nicht der Grund, warum ich es mir nochmal angeguckt habe, sondern der Grund. Ja, ich bin hier gerade am Stalken, ne? Beziehungsweise Google. Ich stalk sie gerade über Google. Der Grund ist dieses Bild hier von Herrn Böhmermann, der nämlich in dieser Sendung vom 3. Mai im Publikum gesessen hat. Und mit ihm wohl irgendwie die gesamte Redaktion von seiner Sendung Neo Magazin. Und die haben auch die ganze Zeit in dieser Sendung immer so Witze gemacht über, ja, wie ist das in Deutschland? Die Deutschen verstehen solche Witze nicht, wenn die irgendwie nicht gelacht haben und so, weil wohl diese ganze Zuschauerschaft da nur aus dieser Truppe irgendwie bestanden hat. Und die haben sich da wohl Anregungen geholt, denke ich mal, oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, also hier ist auch Herr Böhmermann hier, also das ist hier Larry Wilmore und direkt daneben ist halt eben hier Herr Böhmermann. Und was ich auch lustig fand, war in diesem komischen Panel, da war noch so eine andere, die dann irgendwie so meinte, ja, die Deutschen, ihr habt ja auch eine they have a female leader, haben sie gemeint. So. Du musst natürlich mit eine weibliche Führerin übersetzen, aber und dann sagt sie so, do you like her? Also mögt ihr sie? Und dann irgendwie so, they said no, weil natürlich der Böhmermann und die Leute garantiert Frau Merkel nicht so lustig finden. Und dann meinte sie noch so, ja, Germany is more progressive than us. Ja, schwarzen Präsidenten, Alter. Eigentlich seid ihr weiter. Mutti befiehl, ich folge dir, oder was? Nee, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, wie dieser Quinta Brunson, weil sie ja von sich selbst behauptet, dass sie eine Schauspielerin ist. Sie hat bisher einen Job im Art Department gehabt. Ist das jetzt nur laut IMDb? Und sonst hat sie nur sich selbst gespielt, was ich ja nicht wirklich als Schauspielerei bedienen kann. In einer Doku und ja, als Host in gewissen Sendungen. Ja, aber generell. Keine Schauspielerei, also, das ist Moderation. Mich würde echt mal interessieren, was der Grund dieser Reise war, wer diese Reise bezahlt hat und ob die dann nur hingefahren sind, um sich irgendwie diese Sendung anzugucken. Aber ist bestimmt von GZ bezahlt. Weil, also wenn das jetzt hier demnächst Schule machen soll in Deutschland, dann ahne ich echt Böses, weil diese Sendung ist wirklich unendlich geschmacklos. Ich finde die absolut widerlich. Und das kommt von jemandem, der früher diese ganzen Sendungen dabei Comedy Central, diese politischen Sendungen richtig gerne mochte und jahrelang keine verpasst hat. Also es ist echt eine Schande, was damit passiert ist. Der Sargon hat jetzt gestern auch ein Video gemacht über die Daily Show und wie die da jetzt mittlerweile die Sachen da irgendwie konstruiert. Da ging es um das weibliche Team, Fußballteam von Amerika, dass die sich darüber beschweren, dass sie zu wenig Geld verdienen, also weniger Geld als die Männer. Und der Sargon rechnet dann da halt eben vor, dass ja der Männerfußball halt wesentlich erfolgreicher ist, und zwar irgendwie 50 Mal so erfolgreich, weil das dann irgendwie die Frauen nur irgendwie, was war es, ein Viertel oder so von dem Geld da verdienen, ist dann angesichts von 50 Mal so erfolgreich auch nicht gerade so schlecht. Und das drehen die aber halt so hin da bei der Daily Show. Und ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt. Habe ich schon damals aufgehört zu gucken, als sie mit diesem ganzen Men's Spreading, Mansplaining, Catcalling-Scheiß da irgendwie angefangen haben. Das war irgendwie so ein knappes halbes Jahr, bevor der Jon Stewart da die Sendung dann auch verlassen hat. Ich weiß nicht, was die da, wo das herkommt und ob die da auch irgendwelche Autoren gekriegt haben, die da voll heiß drauf sind oder so, auf diesen Social Justice Kram oder so. Aber auf jeden Fall ist auch MTV und Comedy Central haben den gleichen Mutterkonzern, das ist alles Viacom, also insofern ist das auch nicht verwunderlich, dass die Ramsay da drin sitzt. Und ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz das googeln, mal gucken, wo BuzzFeed dazu gehört, würde mich nicht wundern, wenn die da auch irgendwie mit gleichen sind. Ich meine, so gefühlt wird es in Deutschland auf jeden Fall genauso kommen. Also da können wir uns noch was uns drauf gefasst Es machen. ist halt die typische Regel. Also, Bei uns in Deutschland kommst du 2 Jahre später und hält sich meist 2 Jahre länger. So ist es ja. eigentlich immer mit amerikanischen Sachen hier bei uns. Also Ja, und ich habe also das, was ich auch dort von Gamergate auf der Republika gehört habe, da sitzen da überall noch Journalisten mit drin. Also das wird es bei uns nochmal so in die Richtung was geben, da bin ich mir sicher, auch gegen die Gamer und gegen andere Gruppen. Und diese Intersektionalität, die wird einfach rüberschwappen. Wir werden es auch in der Comedy bekommen. Also, definitiv. Da können wir uns noch also drauf freuen. naja, Wortwörtlich. wenn der Rubab recht hat, dann müsste Gamergate ja circa im August anfangen, wenn das immer 2 Jahre später kommt. Ja, wenn Sommerloch ist, Also ich weiß jetzt nicht, ob ich recht habe oder so, aber es ist halt immer gefühlt immer 2 Jahre. Das war damals schon bei so der Jugend und so, die ich mitgekriegt habe. So was ist. Aber das würde ich auch sagen, das ist eine gute Faustregel, so 2 Jahre und es hält sich 2 Jahre länger. Also. Und bei South Park haben wir ja auch gelernt, wie lange das geht in der letzten Staffel mit irgendwie. Na, wie lange hat sich das letzte Mal gehalten? So 5, 6 Jahre. Ja. Das ist auch genauso, wenn man jetzt so die Sexismusdebatte im Videospielen so, weißt du, das ist auch so, ich glaube, da viele Gamer geben einfach da auch einen Fick drüber, weil die immer denken, oh, da sind ja so wenig, die dagegen stänkern, also müssen die alle zustimmen. Nein, die meisten geben einfach nur einen Fick darüber, weil sie es schon mal durchgemacht haben mit den Killerspielen und so. Das ist so die gleiche Scheiße nochmal. Ich Und meine, außerdem gibt es kein Recht auf Safe Spaces in irgendwelchen Subkulturen. Es sei denn, man richtet sich die selber ein und mauert die selber aus und macht draußen Schilder ran, bitte kommt nicht Willst du rein. ein Safe Space in einem Ansonsten gibt Online-Spiel es haben? sowas Kauf dir nicht. deinen eigenen Server mit deinen eigenen Regeln und kick jeden raus, der nicht deine Safe Space-Regeln befolgt. So läuft das halt in der Videospielewelt. Oder Bist du ein tu in. Kinder-Admin? Oder in Option Chat deaktivieren, keine Ahnung. Die Leute stellen sich halt auch echt hart an. Oder halt einfach nicht hingucken über den Chat, ne? Weil du musst ja mit deinen Augen, ich meine, das ist natürlich, das Auge geht immer sofort hin, wo Bewegung ist. Aber, Ja, am besten packst du deinen Kopf in so einen Sack rein, bleibst den ganzen Tag zu Hause und lässt dich durch einen Schlauch Weißt du, füttern. willst bei Passiert dir Counter-Strike nichts mehr. Weißt du, willst bei Counter-Strike nicht getriggert werden durch Shit-Talk, klebt dir einfach mit fetten Klebestreifen da vor, wo der Chatbereich ist, dann Ja. einfach das zu und Ich mach verstehe die Leute Voice-Chat einfach nicht. aus. Weißt du, die sind, weißt du, die kommen irgendwo hin, ja, und sagen so, ja, ich würde hier gerne mitmachen, was macht ihr so und so, und dann sagen die, ja, wir, keine Ahnung, knallen uns gegenseitig ab. Wir sind hier aus Pixeln, kannst du machen. Ja, weißt du, und das finde ich problematisch und irgendwie, keine Ahnung, finde ich alles so, labern die einen zu und so, und denkst du irgendwie so, jetzt geht's nicht mehr darum, weswegen ich eigentlich hier bin, sondern nur darum, was diese Tusse da will, ja, ist doch klar, dass du dann erstmal aggro wirst, ja. Würde ich auch beim Typen, davon mal abgesehen, ja, mhm. Wenn mich einer voll labert, wenn ich gerade was machen will, und der lenkt mich davon ab, ja, oder keine Ahnung, vor allem, sag, ich darf es nicht machen oder so, ja, dann sag ich so, ey, verpiss dich, das ist mir egal, das ist meine Entscheidung, verdammt nochmal. Verstehst du ja auch nicht, das. Wenn auch immer Frauen dann immer so kommen, so von wegen, ja, sie werden ja sofort harassed und vergewaltigt, geraped und so, wenn sie in Online-Spielen und so sind, ne? Das ist ja, Bullshit. Weißt du, Alter, mach dir mal einen weiblichen Charakter bei WoW, ey, du kriegst alles geschenkt, Alter, jeder will dein bester Freund sein. Alter, pass auf, ich hab diese Woche, hab ich ja schon gesagt, ne, ich hab Ghost in the Shell mit dem Weimann gezockt und so, weißt du, und das war halt, weil lauschig und so, die haben, weißt du wirst nur harassed, wenn du halt ins Spiel reingehst, und sagst irgendwie, ha, ich bin eine Frau, ist ungewöhnlich, ne? Weil ist ja eigentlich eine Männerdomäne, so die Zockerei und so, aber ich bin Mädchen. Hab ich schon erwähnt, dass ich Mädchen bin? Weißt du, dann ist klar, dass die Leute sagen, ey, du nervst, verpiss dich, ja? Und dann ankommt, was? Das sagst du nur, weil ich eine Frau bin. Das ist aber ganz schöner Frauenhass und so, weißt du? Und die Tussis, mit denen ich gezockt habe, die ganze Zeit total gechillt und so, weißt du? Wir haben ab und zu mal ein paar Sachen abgesprochen und so, weißt du? Und die haben halt auch mal gesagt, ey, jetzt benutzt er eine Pumpgun, dieser kleine Homo so, weißt du? Aber das war halt bei uns im Teamspeak, ja. Und ach Gott, ist egal, muss ich nicht erklären, kennt eigentlich auch jeder mittlerweile, oder? Das ist, oder? Was die Normies niemals verstehen werden, das ist unter Gamern scheißegal, ist, welches Geschlecht du bist. Es kommt einfach nur dein Skill an und ob du lustig bist, was Mitspielen angeht. Ja, genau, lustig muss es sein. Cool drauf sein. So, das ist. Und ein bisschen Hand-Auge-Koordination gehört schon auch. Noch ein bisschen, ja, und Skill. Also wenn du dann bei so zum Beispiel komplett zocken willst und dann total verkackst, dann wirst du es auch zu hören kriegen. So, ja, ne? Ah, du kannst auch Minecraft zusammen zocken und hast da deinen Spaß und so, da brauchst du keinen Skill. Da musst du nur die Blöcke übereinander setzen, weißt du? Ja, ich meine, aber das ist ja so, bei so Normies, die dann, sag ich mal, oh, Counter-Strike Global Offensive Competitive ist ja gerade so gehypt, lass mich mal da rein. Denn underperformen die halt brutal, ziehen andere damit runter, ne? Und wundern sich dann, dass sie dafür auch auf den Sack kriegen. Das ist es halt auch, weißt du, genauso wie bei Ghost in the Shell, das Ding läuft ja schon irgendwie seit einem halben Jahr oder so. Ich gehe da rein, ich bin eigentlich, was Ballerspiele angeht, bin ich schon ganz gut so, ne? Weißt du, und ich habe voll auf den Sack gekriegt am Anfang, ja? Und dann erst so nach 30, 40 Spielen oder so hatte ich dann halt, habe ich dann wieder so dominated, ne? Und am Anfang auch die ganze Zeit irgendwie so, dein Rang ist ein Witz, ey, triffst du überhaupt irgendwas und so, weißt du? Und ich dachte mir so, ich bin neu, ich weiß. Aber warte mal noch 20 Spiele, Junge. Ja, wir treffen uns wieder. Die Community ist noch nicht so groß. Wir spielen noch mal gegeneinander, weißt du? Und das war halt so mein Ding, ja? Und die Leute, die kommen halt irgendwie da rein, denken sich so, 6 Millionen Spieler, da sind ja auch Leute auf meinem Skill-Level oder so, weißt du, kriegen den Arsch versohlt, beschweren sich dann noch darüber, dieses Spiel ist ja und so, weißt du, und wundern sich dann, dass die Leute, die das mögen, den ganzen Tag zocken, dann ausrasten, weil die Nulpe, die nichts drauf hat, sich dann auch noch die Eier hat, sich zu beschweren, ja. Das ist, als würdest du mit deinem rostigen Opel bei der Formel 1 starten, drei Leute abräumen und dann sagen, wie, ich darf nicht mehr mitfahren. Ja, weißt du, das ist, zock erstmal deine 30, 40 Spiele am Anfang und schreib nichts in den Chat vor allem, ja. Und wenn dich einer flamen, schreib noch nichts zurück. Ja, du lernst die ganzen Beleidigungen, lernst du sowieso früher oder später, weil irgendwann hast du sie alle gehört. Ja, und dann nach 30, dann kannst du auch mal so, wenn du so 40, 50 Spiele gezockt hast, dann kannst du auch mal anfangen, in der Community zu partizipieren. Ja, wenn du dann ungefähr weißt, wie die Leute so ticken und so, worum es geht. Ja. Ich musste gerade noch einmal so komisch lachen. Ich habe hier gerade so einen Chart mit What your Overwatch hero says about you. Also das ist einfach so eine Beschreibung, wie Overwatch-Charaktere ticken. Und dann beim Reaper steht dann der Einleitungstext von Hatred. Nein. My name is not important. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I fucking hate this world and the maggots feasting on its carcass. Jungs, Hatred. Hat Hatred Verbindungen zur Neonazi-Szene? Also das, ja, hundertprozentig, weil nämlich das Entwicklerstudio. Das Entwicklerstudio, da hat einer ein nationalistisches Shirt getragen. Es sind alle sind Nazis und die Spieler auch. Und weil Steam das, auch. Was die Leute da wieder nicht verstehen, damit betreiben sie ja eigentlich laut wie sie die Racism definieren, sind sie ja rassistisch, weil in der polnischen Kultur ist man halt nationaler. Weil auf der Republika meinten sie auch, ja, hier Hatred, das ist ja kein richtiges Videospiel und das sind halt auch Neonazis, die das machen. Überhaupt nicht, hat kein Failed State, hat kein Gameplay und so. Nein, natürlich nicht. Nein, hat kein. Ach was, das ist, es geht nur darum, Wehrlose abzuknallen. Sieht man doch, die Polizei gibt's gar nicht und so. Ja, und verschiedene Game-Modi und so. Gibt's alles gar nicht. Das gehört auch dazu, aber. Also, damit das ein richtiges Spiel ist, muss ich aber wissen, welche Tastenkombination ich drücken muss, um herauszufinden, wo die diversen Charaktere versteckt sind. Ja, die hast du, den hast du ja allen schon hier rüber weggeballert ja. Vorher. Hatred finde ich gut. Vor allem Hatred also, ist doch eigentlich ein schönes Spiel. Das ist doch was richtig Progressives. Du ballerst da jeden weg, egal welche Hautfarbe und Sex. Echt wirklich? Also ich ziele immer auf die Kinder und Frauen zuerst. Das sind gar keine Kinder. Das sollte man eigentlich nicht, aber. Das sollte man fast das Game Studio anschreiben und fragen, ob sie ein extra Level programmieren wollen mit der Map von der Republik. Es gab jemand, der einen Mod gemacht hat, aber der wird entfernt, weil er halt eben nicht konform ist. Aber ihr kannst du immer noch bei dem auf den Blog ziehen und trotzdem installieren. Bei diesem Tom Clancy-Ding hier, bei dem The Division, das gab es hier zu meiner neuen Tastatur dazu. Ich mir gleich gedacht, nachdem mein Kater meine alte Tastatur außer Betrieb gesetzt hat, sage ich mal vorsichtig. Hat er drauf gepisst? Drauf gepisst. Nee, drauf geschissen. Richtig dünn, ey. Ja, genau, der hat chronischen Durchfall und konnte dann irgendwie wohl nicht halten. Naja, auf jeden Fall gab es da dieses The Division dazu. Und da muss ich sagen, da hab's jetzt ich ab und zu geschluckt, weil du erschießt da am Anfang zumindest ständig nur irgendwelche Plünderer und die sehen unter ihren Kapuzen und von ihren Klamotten halt alle irgendwie schwarz aus. Also, Bei Resident Evil 5 bringst du auch nur schwarz um. Ja, aber das spielt ja auch in Afrika und nicht in einem New York nach einer Seuche. Wurde aber auch damals ein Drama rumgemacht, dass es rassistisch wäre, weil das ja anscheinend so komisch ist, dass man in Afrika nur auf Schwarze trifft. Ja, voll ungewöhnlich, ne? Kann man sich gar nicht denken, oder? Das ist echt merkwürdig. Voll und die eine Frau am Anfang, die mit dem das Plagas-Virus infiziert ist, ist sogar dann noch weiß. Echt? Aber die musst du dann auch umbringen. Ach so, okay. Wegen Equality, ne? Wahrscheinlich, so den einen Charakter haben sie noch einen. So ein Blödsinn, ey. Achso, ich dachte, es umbringen wegen Equality, sonst wäre er nicht gerecht, sonst wäre er rassistisch. Aber ich meine, allgemein sind die neueren Resident Evil Spiele ja, dass America irgendwo eindringt in irgendwelche anderen Kulturen und da alles umbringt, ne? Ja. Ich meine, Resident Evil 4 war ja auch in Spanien. Junge, schmeiß doch mal Unity an und mach mal ein Spiel. Mach mal Kill for Equality. Ja, Alter, ich erschieß mich, bevor ich in Unity was schuße. Warum? Ja, ich kann nur die Unreal 4 Engine nehmen. Was soll ich so eine Müll-Engine? Ja, aber was mit den Assets? Ja, na und? Kann ich auch im Unreal Store holen. Hab ich sogar schon einige. Ach so. Was für Assets? Hat jemand was da, oder was? Assets selbst machen, Mann. 100% selbst machen. Assets selbst kochen. Also Asset würde ich auch gerne mal wieder schmeißen. Oh, nee. Nein. Ich würde Asset mal gerne mal einfach so. Nächstes Jahr, Republika 2017. Das können wir uns alle schmeißen zum Essen rein und 3 Tage essen. Das, nee, das ist doch ein Horror-Trip, ey, das will ich nicht. Das wird ein Horror-Trip. Dann streicheln wir der Anne Witz zurück so durch die Haare. Dann, oh, die sind voll schön. Voll schön, Mann. Und in Wirklichkeit ist es Sascha Lobo. Die sind aber pieksig, die Haare. Hey, du Igel. Warum sprichst du so tief, Anne? Ja. Nagen dann an dem Polsterkissen, Zahne tot. Ich war ja heute vor einem Jahr war ich ja im Bundestag bei dieser grünen Veranstaltung und da habe ich mich auch schon so ein bisschen so gefühlt wie Vielleicht funktioniert das sogar, wenn man da hingeht mit schwächeren Drogen, sagen wir mal, Alkohol oder so. Ja, ist ja gekommen, wie wir schon planen, weißt du? Hey, Emil hat ja überlebt. Das Szene hier von Fiat Losing in Las Vegas, wo sie bei dieser Drogenveranstaltung da sind. Ich sag, wir lassen den Rhubarb ein, wir stellen Rhubarb auf als Redner, den könnt ihr doch eigentlich nicht ablehnen, oder? Oder kann man ihn dann nur Plattformen für... Das möchte ich gerade von dem Bart. Ich bin ein Weiter. Ich soll Allahu Akbar sagen. Allahu Akbar! Also, wieso soll ich das jetzt sagen? Wieso sollte ich das jetzt Inshallah, sagen? Bruder! Mashallah, Bruder. Ja. Stream ist haram. Außerdem sind wir schon 30 Minuten drüber. Locker. Ach, ich habe gerade vom Buddy gehört, dass seine Mutter zuhört und die findet das auch gute Aktion, was wir machen. Shoutout an deine Mom. Cool. Sehr schön. Shoutout an deine Mom. Ja, ist die Herrenrunden tauglich? Soll mal vorbeikommen. Zum Muttertag, ne? Alles Gute. Zum deinem Muttertag. Deine Muttertag. Deine Mutter guckt Weltraumaffen. Guck mal hier, uns gucken Frauen zu und die finden das gut. Bam, sofort alle Argumente, die gegen uns geschehen, sofort kaputt gemacht. Ach Quatsch, zweieinhalb Stunden bei uns im Dark Room und nachher wird die auf dem Gartenbetrieb mit dem Schlauch abgespült. Steht unser Chat denn den Bechteltest, ist die Frage. Im was? Den Bechteltest? Was ist ein Bechteltest? Kennst du den nicht? Den haben die Feministinnen irgendwann erfunden, um Filme zu raten und um diesen zu bestehen, muss es irgendwie mehr als einen weiblichen Charakter im Film geben und diese Charaktere müssen sich übereinander und miteinander unterhalten und zwar nicht über männliche Charaktere. So war, glaube ich, die Definition. Horrorfilme! Ja, wie scheiße ist eigentlich das Leben als Feministin? Da musst du jedes Mal, bevor du ins Kino willst, einen Bechteltest machen, weißt du? Dass du dir das überhaupt angucken kannst, ja? Und dann trotzdem, und weil du eine Feministin bist, entdeckst du ja trotzdem überall Microaggressions, weißt du? Ich frag mich allein, wie scheiße es sein muss, jeden Morgen aufzustehen als diese komischen Fotzen und sich zu denken, wie kann ich heute ein Opfer sein? Ja. Wie, was triggert mich heute denn mal? Der Himmel ist blau, oder so eine Farbe. I put on my clothes, I'm triggered. I brush my teeth, I'm triggered. Also halt Opfergesellschaft. Das ist viel angenehmer, wenn die männliche Verschwörung der Grund ist, warum du kein Gewinner bist. Ja. Weil ich alle Männer downhalen. Weißt du, ich bin auch born loser, sag ich mal. Ich habe das ist so ein Ding. Ist ja nur alles schwer. Das ist wieder was. Mit Obdachlosigkeit und alles mögliche. Aber ich tue es ja auch nicht ab auf irgendein Patriarchat oder irgendeine Scheiße. Weißt du, so Leute, so Weiber, die alles darauf schieben, dass halt eben irgendwie Männer daran schuld sind, dass sie nichts im Leben erreicht haben, die sind wie Gamer, die alles auf das Spiel schieben und sagen, das ist verbuggt und so. Weißt du, die Feministinnen sind die Darkseid-Filz des wahren Lebens. Weißt du? Well, it's a crouch jump. Oh, the game is bugged. There's a bug mechanic here. I push that button! I push that button! Wow! Wow! Hey, Kojima, you asshole. Ja. So unbalanced, so nicht. Okay. Wir mit unseren Inside-Jokes hier. Okay, meine Freundin ist schon wieder, wir müssen mal jetzt hier fertig werden. Ja, wir sind auch schon fast bei 9, also machen wir fast 3 Stunden schon. Wir haben heute mal pünktlich angefangen, dank mir. Verbot. Ja. Und ja. Aber ich denke mal, das liegt doch ein bisschen am Sommer, weil es immer noch hell ist draußen. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, Kinders, dann sagen wir mal so. Noch irgendwelche Abschiedspunkte, die jemand noch bringen will. Also jeder macht jetzt einen anständigen Abschluss. Chris, du zuerst. Okay, ich bin leise gedreht. Ich bin leise gedreht. So, jetzt bin ich laut gedreht. Also, dieses hier wollte ich noch kurz zeigen. Ist hier irgendwie ein Gespräch zwischen Renate Künast von den Grünen und dieser Dame namens Anna Handschuh hier. Und die regen sich hier drüber auf, dass der Fischer da sprechen durfte bei der Republika. Ah. Dann heißt es hier irgendwie, da wüsste ich doch gerne mal von Republika, was uns das sagen soll. Teilt ihr die Meinung, dass Frau genug geschützt ist? Fragezeichen. Appeal to Authority, ja, kennen wir. Hier ist das wieder halt die Meinung, ne, so, und das, was die Frauenverbände sagen, ist keine Meinung, ist alles Tatsache. Ja. Aber willst du da schon wieder rum? Jetzt warte noch einen Moment. Ich mal noch so lang, so Sven. Das war verachtendes Sexualstrafrecht. Ja, genau, das hat mir ja damals der Chefredakteur von humanistischen Magazinen auch gesagt, dass dass ja das Strafrecht, so wie es im Moment ist, zu täterfreundlich wäre. Na, ich glaube, das ist einfach nur so gemacht, damit halt Unschuldige auch geschützt sind vor Falschanzeigen. Das ist, was aber du weißt doch, dass Falschanzeigen Männern helfen können. Die wollen es halt über opferfeindlich haben als täterfreundlich. Dass dann so eine Sachen geschehen wie mit dem einen Schwarzen in den USA, der da Dutzende Jahre lang im Gefängnis verrottet ist. Und die Frau das nur geträumt hat. Ja. Das ist grausam, ey. Das ist grausam. Das ist so eine Horrorvorstellung, ey. It was real in my head. Zombie. Vor allem, das sind Jahre, die wird der Mann nie wieder zurückkriegen. Das ist so, das ist irre. Ja, aber das ist eine gute Erfahrung für ihn. Da lernt er was dazu. Was genau wissen wir nicht, aber er lernt was dazu. Ja. Definitiv. Feminismus rockt. Ja. So, Chris, habe ich dich unterbrochen oder? Ich war so ziemlich fertig, ich kann nur noch mal kurz darauf hinweisen, fand ich gerade ganz lustig hier im Chat, sagt der Wayfarer, der Schulmädchenreport besteht in Bechteltest. Okay. Okay, als nächstes kommen wir dann zu Abel, denke ich. Der versteckt sich ja gerade in deinem Hauptaccount. Ja, was soll ich so sagen? Jungs, ich möchte euch keine Angst machen, aber gegen sowas wie die Republika müssen wir eigentlich mehr Widerstand leisten. Also das ist so eine Art intellektuelles Krebsgeschwür, das einfach nur größer werden wird. Und wenn ihr das nicht irgendwann komplett in der Medienlandschaft wiedersehen wollt, müssen wir irgendwie mehr machen. Deswegen, ich glaube, bei uns wird aber auch der Schlag zurückkommen. Wie in Amerika ist gerade Milo und so am Rumlaufen, wir werden auch unser Milo irgendwie dann haben. Ich fürchte allerdings auch, dass die sind ja schon da. Also die Republika ist ja auch eine Konsequenz quasi aus dem, was jetzt schon Phase ist mit Heute Plus und diesen ganzen Veranstaltungen. Wenn jetzt bei der Böhmermann noch seine eigene Nightly-Show hier aufzieht, mit diesem ganzen Rassismus-Bullshit, dann würde mich auch nichts mehr. Also. Du hast übrigens Witzorek falsch geschrieben, Schatz. Ja, Witzorek. Ja. Ja, dann würde ich sagen, unser GamerGap-Blog.de. Ja, ich kann mich im Endeffekt nur dem Able anschließen. Eigentlich sollten solche Veranstaltungen auch meiner Meinung nach keine Kohle von der Politik bekommen und die Politik und auch die großen Konzerne sollten da nicht so eine Bühne haben, wenn das weiter einen Wert haben soll. Ansonsten ist es halt bald wie eine Propaganda-Veranstaltung. C-Bit oder so. Keine Ahnung, also es ist reines ja. PR-Ding dann und das ist auf jeden Fall nicht die Fördergelder wert, die es im Moment kriegt. Ja, und auch da würde ich sagen, dass das ja eigentlich schon jetzt der Fall ist. Das ist ja schon, ist ja jetzt schon so. Es ist eigentlich so eine Art Medienmesse, wo sie sich da gegenseitig. Es gab auch viel Gemecker, dass es so voll sei und dass man nirgendwo reinkäme und so heiß. Also so richtig schöne, wohlstandsverwöhnte. Ja, es ist sehr mittlerweile geworden. Und, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Tut mir leid. So, dann kommt als nächstes, falls er gerade da ist, unser Old Gamer. Ja, also es hat sich jetzt mal wieder gezeigt, dass halt eben die Republika immer mehr zu so einer Art, wie soll ich sagen, Safe Space geworden ist und der Umstand, dass halt wirklich viele Blogger, so Independent-Journalisten und so daran teilnehmen, weiß einfach mal wieder, dass man halt Informationen vor sich zu genießen hat. Und in dem Sinne gebe ich die Empfehlung raus, immer skeptisch bleiben, nicht paranoid werden, ja, aber darauf achten, was man konsumiert. So, dann zu mir. Erstmal direkt geht ein dicker Shoutout raus an meinen Twitter-Homie Eddie Scurfy, falls er das hier sich anguckt. Er guckt ja manchmal auch zu. Eddie ist witzig, Eddie ist geil. Die Scurvy ist Homie. Denn zur Republika will ich sagen, Leute, ich meine, guckt euch nur die Bilder an von den Leuten, die da sind. Das sind Menschen, das sind einfach nur Weiße, die darüber berichten, wie scheiße Weiße sind und wie man mehr Diversity braucht. Aber die einzige Diversity, die sie da haben, wie Abel erzählt hat, ist ein Schwarzer in der Küche und ein Schwarzer, der fegt. Oh, wir haben Kybra Gemüse vergessen, fällt mir dabei. Und ja, so ein paar Quoten. Wisst ihr, ne? Diese Leute, die wollen nicht, die wollen keine Veränderung, die wollen nur persönlich, also ne, gestärkt werden, die wollen mehr Macht, sie wollen mehr Geld und sie wollen mehr Bestimmungsrecht. Sie wollen ihre komischen Safe Spaces, damit wir nichts mehr gegen ihre Scheißmeinung sagen dürfen und es wird der Ruck passiert schon überall zurück. Wir sehen es ja in Amerika, Milo ist auf seiner Tour und so und hier wird es auch irgendwann so losgehen, dass da Leute auf Tour, sage ich mal, gegen diese Leute gehen. Natürlich wird es hier auch krass auf Gegenwelle stoßen. Ich meine, wir haben die Antifa als sehr krankhafte, aggressive, fast schon extremistische Terroristen, kannst du fast schon sagen. Also sage ich hier jetzt ganz ehrlich. Also, weil, ich meine, wie bezeichnet man Terrorismus, ne, Leuten, sage ich mal, in Angst und Schrecken versetzen aus politischen Motivationen? Ja. Und genau das machen Linksextreme, wie man es ja auch zum Beispiel gesehen hat mit nach der AfD-Dings da in Stuttgart, nachdem die Mitgliederliste da veröffentlicht worden ist. Wo sich auch irgendeiner denn da gemeldet hat, der da irgendwie nur als Fotograf oder Journalist oder so dann dahin wollte, irgendwie da noch eingetragen war und dann auf einmal Hassmails und sowas kriegt, obwohl er gar nicht da war. Und so eine Geschichte halt. Ne? Das ist halt einfach, es ist krank und wie gesagt, ihr müsst halt offen und ehrlich auch so dagegen sein. Ihr versucht halt Leute auch zu informieren über diese Sachen, dass die auch ein bisschen die Augen öffnet. Ihr werdet merken, vielen wird es einfach am Arsch vorbeigehen, das ist typisch deutsch. So, ne? Solange es einem nicht zu Hause einschränkt und kränkt, dann ist es einem scheißegal. Aber so wenigstens dazu kriegen, dass sie darüber Bescheid wissen, was gerade abgeht. Vor allem mit so in der Politik, weil in Amerika guckt man sich das immer so an mit Anita Sarkeesian und so und denkt man so, die ist zwar aber der eher medial verbundenes Problem, in Deutschland sind die Leute sind schon ziemlich nah an der Politik. Und deswegen, also wenn nicht jetzt, dann nie. So, ne, es muss ein Ruck dagegen kommen. Das wäre dann das, was ich dazu sagen könnte. Ja, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, und zwar habe ich gerade bei diesem Vortrag von Herrn Fischer, der mir ja wieder viel Hoffnung gemacht hat, da hat man ja auch gemerkt, also da waren, es waren vielleicht nicht viele Leute, aber da haben schon ein paar Leute ziemlich laut applaudiert, auch in dem Vortrag. Also da waren auf jeden Fall auch Leute da, die das richtig fanden, was er gesagt hat. Das waren ja auch gute Argumente. Und da hat man mal richtig gemerkt, wie so eine, wie viel besser eigentlich auch so eine Veranstaltung wie die Republika wäre, wenn die da nicht genau das hier halt eben nicht machen würden, was die hier alle immer fordern, mit von wegen so, oh, ihr habt jemanden eingeladen, der nicht meiner Meinung ist, oh mein Gott, ladet ihn wieder aus, sagt mir, ob ihr das wirklich unterstützt, was er da irgendwie sagt, tralalala. Ne? Also wenn das wirklich eine offene Debatte wäre, dann wäre es halt eben, dann hätte das halt eben wirklich einen Mehrwert, wenn man da wirklich mal was debattieren würde, anstatt sich einfach immer nur hinzusetzen und zu sagen, so, hier ist mein Vortrag über Wahrheit im Internet, hier ist mein Vortrag über Hate Speech, hier ist mein Vortrag über Liebe, hier ist mein Vortrag über diese ganzen Sachen, wo ich euch die Welt erkläre. Ne? Und, ja, die haben alle das Bill Nye-Video gesehen, wo er den Typen vom Creation Museum platt macht. Die wissen, wie sowas ausgeht, das wird nie passieren. Ja, das mag gut sein, aber ich wollte es einfach mal angemerkt haben, dass vielleicht auch für, wenn man sich überlegt, da mal quasi ja, das weiterzudenken oder da mal darauf hinarbeiten möchte, irgendwie eine Veranstaltung zu machen, die damit konkurrieren könnte oder so, dann würde ich auf jeden Fall sagen, davon könnte man nur profitieren oder das wäre ja auch mal was, was man den Leuten mal vorhalten kann. Mhm. Wenn es immer nur da, wenn ich mich irgendwie da mit diesen Heute-Plus-Leuten oder wem, wenn ich denen irgendwas erzähle, dann wirkt man natürlich erstmal so als Troll oder so. Aber da hätte man auf jeden Fall einen Vorschlag, den man dem mal machen könnte und auch was, wo sie wahrscheinlich nicht widersprechen können, wenn man ihnen sagt, was ist eigentlich das Schlimme, daran diese Leute reden zu lassen. Weil immerhin dieses Fischer-Ding kann man denen jetzt schon mal zeigen und sagen, hier, da hat er sich dann zu geäußert und es steht immer noch, ne? Die Welt steht immer noch und der Zustand ist immer noch der gleiche, nur jetzt haben noch mal ein paar Leute da ein Argument gehört und das ist natürlich das, was sie anprangern, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Aber wenn man es sich anschaut als Unbeteiligter, dann muss man eigentlich nur zum Schluss kommen, dass es eine sinnvolle Sache ist, so jemanden da reden zu lassen. Ja, das sind so die typischen Menschen, die kein Nein akzeptieren. Nein so, heißt Nein. Die stellen dir eine Frage, aber sie wollen ein Ja hören. Sie nehmen das dann nicht an, wenn du Nein sagst und drängen dich. Die wollen diese ganzen Talking Points ja auch hören. Die wollen diesen ganzen Kram hören. Die wollen hören, dass diese Sachen da geschildert werden, die sie für so unglaublich wichtig halten. Die wollen hören, dass Diversität so wichtig ist. Die wollen hören, dass Hasssprache böse ist. Mhm. Die wollen das alles hören. Diversity is good because it's diverse. Und was ich noch sagen will, Leute, wenn ihr jetzt hier immer noch uns zuhört, dann erstmal Respekt. Jedes Mal, wenn ihr das bis zum Ende durchhört, Respekt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil ich denke mal, also mitreden ist ja so die eine Sache, aber sich dann das ganze 2 Stunden passiv anzuhören ist. Macht's am besten, während ihr irgendwas zockt. Oder irgendwas macht. Das ist gar nicht schon mal so. Genau. Aber was ich halt jetzt auf den Punkt, ich komme noch, wenn ihr auch in eurem Bekanntenbereich oder auch im Internet von links Extremisten. Ich rede jetzt nicht nur von normalen Linken. Es gibt viele Linke, die sind ganz normal cool drauf. Mit denen könnt ihr euch super unterhalten über Politik. Aber ich meine jetzt die Extremisten, die euch sofort als Nazi hinstellen oder euch bedrohen oder sonst was, lacht es einfach weg, weil ihr wisst ganz genau, ihr seid kein Nazi. Ihr wollt keinem Schwarzen irgendwie verprügeln wegen seiner Hautfarbe und deswegen einfach weglachen und positive Energie. Diese Typen ins Lächerliche ziehen, da wo sie hingehören. Jetzt bist du aber gerade richtig New Age-mäßig geworden, oder? Irgendwie so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht. Guck mal, ich bin heute mal voll gut drauf, ne? Ich merke das schon. Ich bin anständiger. Der ist richtig hier. Ja, Wife-Material. Ja, da muss Gamer geblockt, ich gleich lachen. Ey, ja, du bist halb so alt wie ich, du. Ja. Ja, weiß ja nicht, wie du noch abgingst, wie in meinem Alter. Ja, da war ich schlimm. Da war ich ein absolut knallharter, extremer Linker. In dem Alter habe ich wahrscheinlich sogar noch RAF-Apologismus betrieben. Naja, ich bin zwar auch Extremist, aber ich bin extremistisch und politisch. So, ich mache mich über alle dumm lustig, ist mir egal, was die von der Farbe her. Ja, es war auf jeden Fall gut, dass ich das nicht mehr bin. Ja. Sonst würde ich jetzt mitblöken auf der anderen Seite des Zauns. Bäh, Weltraumaffen, böse. Die wahren Terroristen. Aber ISIS sind alles ganz friedliche Menschen. Also hallo? Ja, kannst du auch nicht sagen, nur weil ein paar Leute da welche in die Luft sprengen, dass halt der ganze Islam schlecht ist. Das kannst du nicht. Hallo? Ich habe ISIS gesagt, ich habe nicht Islam gesagt. Aber die Weltraumaffen, ne? Also, Aufmarsch-Video da von gestern. Ja. Da muss ich sagen, also rhetorisch haben es die Linken doch noch ein bisschen besser drauf. Also ich fand beides saudumm. Also wirklich, massiert Verbranntes habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Vor allem, ich habe nur darauf gewartet, dass die Polizei. Das war so scheiße, dass es auf die Fresse gibt. Und dann auch noch diese alles so dumme sind. Absolut dämliche Onkels Freiwild Bauernmusik, die da gehört haben. Diese JBO, also. Ja, dann haben die noch irgendwie, keine Ahnung, Coverversion von bekannten Songs gemacht und die total zerfickt, damit das irgendwie in den Kontext dieser Demo passt. Ich hab nicht gewusst, ob ich lachen oder kotzen soll. Ja, die haben hier von JBO weißt du? Dieses Angie-Lied, was Genie covert, sozusagen gespielt. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber dieser Aushilfshitler aus der Schweiz oder wo der herkam, der wirklich das ganze Nummer gespielt hat. Ja. Gestern hättest du eine Nuklearbombe auf Berlin schmeißen können und hättest gleich 3-4 Probleme auf einmal gelöst. Ey. Kannst du sowieso immer. Berlin ist ein Scheißloch. Berlin ist aber super Ziel. Gleich war ein easy streeten. Wenn dann mal wieder richtig Terror, dann nochmal Berlin. Ne? Also. Ja, der Westen ist schuld. Ne? Der Westen ist schuld und Berlin ist total westlich. Ey, ohne Witz. Geht mal hin, guckt euch das mal an. Aber haltet euch bitte von den Museen fern. Nicht, dass die Unfälle passieren. Genau, ihr wollt die Menschen zerbomben, nicht die Gebäude. Genau, liebe Reiche aus dem Nahen Osten, macht Urlaub in Berlin. Wenn ihr westliche wenn ihr dann irgendwie einen seht mit wenig Haare auf dem Kopf, aber Vollbart und einer dicken Schwarzrandbrille, ja, bitte Kopfschuss und dann an mich tweeten. Das macht meinen Tag besser. Danke. Holt ihr am besten Flizzy Flair dazu, dass er auch jetzt vom Islam konvertiert? Oder viele Hipsters. Und dann könnt ihr mit dem durchs Ghetto gehen und dann hier Hipster-Hass. Okay, alles klar. So, also, weil ich muss jetzt auch mal langsam fertig werden. Ja, ne? Also, Allah Akbar, Inshallah, meine Brüder. Ja. Maschallah, Bruder. Okay. Letzte Wort hat meine Frau. Die Frauen.